Die Freiheit heißt Paris. Günter Grass, 1945 bis 1958. Günter Grass ist in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Bayern. Bald wird er einem Arbeitskommando im Kasernenbereich des Flugplatzes Fürstenfeldbruck zugeteilt. Er und seine Kameraden fühlen sich keineswegs von den Amerikanern befreit. Besiegt sind sie. Sie sind Verlierer. POWs, Prisoners of War. Hier auf dem Flugplatz trifft Grass mit seinen Kameraden auf eine Gruppe sogenannter DPs, Displaced Persons. Juden, wohl ein halbes Dutzend, die aus reinem Glück wie Theophila und Marcel überlebt haben. Und nun gemeinsam mit den deutschen Kriegsgefangenen im Dienste der Amerikaner arbeiten. Erste Kameraden werden entlassen, hinaus in die Freiheit, nach Hause. Aber Günter Grass hat kein Zuhause mehr. Seine Heimatstadt ist zerstört und gehört gewiss schon bald zu einem Land, das nicht seines ist. Wo sind seine Eltern? Wo die Schwestern? Wie so viele andere vor den Russen in den Westen geflohen? Günter Grass bleibt im Lager in Bad Aibling. Hier gibt es Arbeit und Verpflegung. Hier wird er 18 Jahre alt. Anfang 1946 wird er in die englische Besatzungszone nach Munsterlager überstellt. Er soll im Bergwerk arbeiten. Doch ein Granatsplitter in seiner Schulter hat sich verkapselt. Er wird freigestellt. Jetzt gibt es wirklich keinen Grund mehr, im Lager zu bleiben. Günter Grass ist frei. Ein Kumpel gibt ihm die Adresse seiner Eltern in Köln-Mülheim. Wenigstens irgendwelche Eltern, wenigstens eine Art von Zuhause. Also auf nach Köln, in die völlig zerstörte Stadt. Er verkauft für die Mutter des Kumpels selbstgemachte Marmelade auf dem Schwarzmarkt, arbeitet als Erntehelfer, zieht weiter ins Saarland, dann nach Göttingen. Ein junger Mann in Trümmern, ohne Anker, ohne Ziel. In Göttingen trifft er zufällig einen alten Mitschüler, der ihm erzählt, man könne in Sonderklassen jetzt schnell das Abitur nachholen. Gut, Abitur, er hat ja sonst nichts zu tun. Er setzt sich in die Klasse, neben ihm 18-Jährige, 25-Jährige, eben noch irgendwo da draußen Teil der Kriegsmaschine in Uniform, ehemalige Wehrmachtssoldaten, niemand weiß wo, fragt auch niemand. Die Vergangenheit ist vergangen. Es gilt jetzt irgendwie neu anzufangen. Auch Günter Grass wird von nun an über seine Vergangenheit, seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS, mehr als 60 Jahre lang schweigen. Die Schule in Danzig, das war in einer anderen Welt, in einem anderen Zeitalter. Kann er da jetzt einfach so weitermachen, wieder anknüpfen, als sei nichts gewesen? Die erste Stunde ist Latein. Ja, da hört er zu. Die nächste Stunde dann Geschichte. Grass hat das oft erzählt. Wahrscheinlich war es genau so. Wo waren wir stehen geblieben, soll der Geschichtslehrer seine Stunde begonnen haben. Ja, wo waren Sie eigentlich stehen geblieben, bevor der Krieg begann? Wo war die Welt stehen geblieben, bevor über 60 Millionen Menschen starben, bevor die industriell betriebene Tötung der europäischen Juden begann? Der Geschichtslehrer gibt sich selbst die Antwort. Bei der Emser Depesche. Das ist für Grass das Signal zum Aufbruch. Er schnappt sich seinen Brotbeutel und verlässt unter den staunenden Augen der Mitschüler die Schule. Für immer. Keine Emser Depesche. Kein Abitur. Grass zieht weiter durch das Land. Überall hängen Listen von Gesuchten und von Suchenden. Ein Land sucht sich selbst. Irgendwann findet er auf einer Liste den Namen und die Adresse von Verwandten. Er schreibt ihnen, fragt, ob seine Eltern, seine Schwester leben und wo. Er bekommt Antwort. Alle drei leben in der Nähe von Köln bei einem Großbauern. Grass macht sich auf den Weg, kündigt sich aber nicht an. Gut 2 Jahre ist es her, dass der Vater ihn im damals beinahe unversehrten Danzig zum Bahnhof brachte, und die Mutter sicher war, er fahre in den Tod. Ihr Danzig gibt es nicht mehr. Mehr als 1100 Kilometer entfernt sehen sie sich wieder. Grass schreibt, der Sohn erschrak. Da standen sie, ärmlich in zu weit gewordene Mäntel gekleidet, die Mutter verhärmt. Seinen Velourhut hatte der Vater übers Kriegsende hinweg gerettet. Die Schwester, ohne Zöpfe, kein Kind mehr. Ihr Peer Gynt ist wieder da, ihr Geschichtenerfinder. Durch die so unterschiedlichen Vergangenheiten der letzten 2 Jahre getrennt. Der Vater will den Sohn sogleich zu einer ordentlichen Verwaltungslaufbahn überreden. Nichts könnte Peer Gynt ferner liegen. Seit der geheimen Bilderlehre mit der Kunstlehrerin in Zoppot am Ostseestrand will er Künstler werden. Er hat von der Kunstakademie in Düsseldorf gehört, fährt hinüber, steht vor verschlossenen Räumen. »Keine Kohle zum Heizen«, erklärt ihm ein Professor, den er trifft. Aber zurück zu den Eltern will er nicht. Stattdessen beginnt er eine Steinmetzlehre in Düsseldorf. Irgendwann wird es schon wieder Kohlen geben. So lange lernt er eben, Grabsteine zu bearbeiten. Ein krisensicheres Geschäft. Dann, 1948, wird er tatsächlich an der Akademie angenommen. Er lernt, malt, zeichnet. Sein Einstieg in die Welt der Kunst. Nebenbei gestaltet er mit Freunden Rosenmontagszüge und macht Musik mit einer Band im Keller des Chicos. Dieser Keller in Düsseldorf wird in der Blechtrommel zu dem Ort, an dem ein Land, das nicht trauern kann, Menschen, die nicht weinen können, die für unerzählbar halten, was ihnen die Kehle zuschnürt, zusammenkommen, um zu weinen. Der Zwiebelkeller heißt das Kapitel. Es sind offenbar besonders scharfe oder irgendwie verzauberte Zwiebeln, die hier für 12 Mark das Stück verkauft werden. Ein Messer gibt's für 80 Pfennig dazu. Und so trauert hier im Keller eine Gesellschaft, die unfähig ist zu trauern. Die Zwiebel schaffte, was die Welt und das Leid dieser Welt nicht schafften, die runde, menschliche Träne, wird es in Günter Grass erstem Roman heißen. Und nach den Tränen kommen die Worte. Zögernd noch, erstaunt über die eigene nackte Sprache, überließen sich die Gäste des Zwiebelkellers nach dem Genuss der Zwiebeln auf den unbequemen, rupfenbespannten Kisten, ließen sich ausfragen, wenden, wie man Mäntel wendet. Ein schweigendes Land findet in diesem Düsseldorfer Keller seine Stimme wieder. Und dem Dichter verkapselt sich ein Detail seiner Vergangenheit und wird lange im Verborgenen schwelen. Günter Grass in diesen Tagen, er ist gierig nach Kunst, nach Büchern, Bildern, gierig danach, selbst zu malen, zu zeichnen und langsam auch zu schreiben, begierig auch, die Welt zu sehen. Zunächst natürlich Italien. Juli 1951, er reist per Anhalter nach Mailand, Palermo, Perugia, Florenz, Rom, fast ohne Geld. Er porträtiert Touristen, schläft auf Parkbänken unter Olivenbäumen. Jeder Tag ein Geschenk. Dann wieder Düsseldorf, studieren und Geld verdienen im Tränenkeller. 1952 dann nach Frankreich, wieder per Anhalter. Oft muss er singen, damit die Lastwagenfahrer nicht einschlafen. Dann schreiben, schreiben. Paris sehen, schreiben wie verrückt. Erste Gedichte entstehen dort, eines von einem Zwerg, der Säulenheilige heißt es. Ich aber, ein blauer Wald mit grünen Vögeln, ein säuerlich Brot voller witziger Steine, ich zwar die Lüge, doch hoch auf der Säule, dass jeder es merkt, ich bin 3 große Männer zusammen und spucke den Mädchen zwischen den Unsinn der Brüste. Ich bin der Zwerg, der die Röcke der alten Weiber zählt. Oder täuscht er sich? Und dieses Gedicht ist erst nach seiner Rückreise entstanden? Er fährt über die Schweiz zurück, will eine Freundin in Lenzburg besuchen. Sie sitzen zusammen bei Kaffee und Kuchen. Eine Freundin der Freundin ist auch dabei, 19 Jahre, lachend, langer Hals und dunkle Haare, selbstbewusst, Tochter aus großbürgerlichem Hause. Sie heiße Anna, wolle Tänzerin werden und wisse auch schon wo und wie. Sie sei praktisch schon auf dem Sprung nach Berlin, wo sie bei Mary Wigman Ausdruckstanz lernen wolle. Irgendetwas in Günter Grass lässt ihn sagen, er wolle auch nach Berlin, sein Kunststudium an der dortigen Akademie der Künste fortsetzen. Das sei ja wirklich sonderbar. Womöglich sehen sie sich da wieder. Dann verlässt Anna die Kaffeerunde und es klingt wie ein Roman, aber Grass hat es so oft erzählt, dass es vielleicht stimmt. In die Kaffeerunde tritt nun ein etwa 3-jähriger Junge mit einer Blechtrommel. Der trommelt und trommelt und scheint von einem sonderbar unerschütterlichen Selbstvertrauen getragen, als könne er die Zwänge der Erwachsenenwelt hinweg trommeln. Das Bild des trommelnden Jungen wird ihm bleiben. Und auch die Idee mit Berlin wird Wirklichkeit. Er verlässt Düsseldorf, wird an der Berliner Hochschule angenommen und auch Anna Schwarz kommt. Eine Liebe beginnt. Es ist der Winter 1952-53. Noch liegt Ziegelstaub über Berlin, der sich auf die Zähne legt. Ein Zimmer in der Schlüterstraße in Charlottenburg. Ganze Nächte tanzt er mit Anna durch in der Eierschale. Ein Paar wie aus göttlicher Laune gelungen, schreibt er. Bald schon heiraten sie. Ihre Eltern sind skeptisch. Er trinkt Pflaumenschnaps bei seinem Antrittsbesuch, um sich zu beruhigen. Zur Hochzeit bekommt er eine Reiseschreibmaschine von Olivetti. Es kann jetzt wirklich losgehen. Er schreibt Ballettlibretti für seine Frau und Gedichte für sich. Anna und er sind auch dabei, als Arbeiter im Juni 1953 im Ostsektor der Stadt auf die Straße gehen und Panzer mit Steinen bewerfen. Das beeindruckt sie beide sehr. Auch, dass da keine Studenten mitmarschieren, keine Schriftsteller. Bert Brecht sehen sie ein anderes Mal auf einem Podium, lächelnd, stumm auf seiner Zigarre kauend, ohne Meinung zum Koreakrieg oder Atomtod. Dass Kunst und Künstler eine Verantwortung haben, dass es eine luftdicht abgeschlossene Vakuumkunst nicht gibt, dass sie eingreift, Welt verändert, Geschichte formt, diese Überzeugung wächst in diesen Jahren in Berlin. Tanzen in der Eierschale, leben im Ei, dann schlüpfen, dann eingreifen. So hat er es in seinem Gedicht »Im Ei« beschrieben. Wir leben im Ei. Die Innenseite der Schale haben wir mit unseren Feinden bekritzelt. Wir werden gebrütet. Wer uns auch brütet, unseren Bleistift, brütet er mit. Ausgeschlüpft eines Tages werden wir uns sofort ein Bildnis des Brütenden machen. Ja, das war als Drohung gemeint, Aufforderung an sich selbst und seinesgleichen. Denn das Gedicht endet so: Wenn wir auch nur noch vom Brüten reden, bleibt doch zu befürchten, dass jemand außerhalb unserer Schale Hunger verspürt, uns in die Pfanne haut und mit Salz bestreut. Was machen wir dann, ihr Brüder im Ei? Brüder zur Pfanne. Irgendwann im Spätsommer des Jahres 1954 lesen seine Schwester, die zu Besuch ist, und Anna in der FAZ eine Anzeige für einen Wettbewerb für junge Lyriker. Ihr Bruder, ihr Mann, der dichtet doch die ganze Zeit. Vielleicht ist es was wert. Sie stöbern seine Gedichtmappe durch, suchen raus, was ihnen gefällt. Der Dichter selbst lacht, sagt alles Quatsch. Aber wenn sie wollen, sollen sie es halt schicken. Sie schicken 6 Gedichte, den Säulenheiligen und eines, das Lilien aus Schlaf heißt. Und damit geht es los mit dem öffentlichen Dichter Günter Grass. Er erhält den 3. Preis für die Lilien, fliegt nach Stuttgart zur Preisverleihung, sein erster Flug. Als er wieder zu Hause in Berlin ist, sie wohnen jetzt in einer Kellerwohnung am Dianasee, liegt ein Telegramm auf dem Tisch von diesem Dichterclub. Ein Telegramm vom Chef der Gruppe 47, Hans-Werner Richter. Eine Einladung zur nächsten Tagung der Gruppe in Berlin am Wannsee, im Haus am Rupenhorn. Am Ende ein knapper Befehl: Gedichte mitbringen. Und Günter Grass fuhr hin. Am See draußen sitzen schon alle bei Kaffee und Kuchen. Grass kennt hier keinen und keiner kennt ihn. Eine Dame mit Schürze und Häubchen kommt vorbei, fragt, ob er auch Dichter sei. Zum ersten Mal wird er das gefragt. Diese Frage traf ins Herz, wird er später schreiben. Er sagt ja. Was bedeutet, dass auch er Kaffee und Kuchen bekommt? Plötzlich sitzt er mit der deutschen Literatur am See. Heinrich Böll ist da und Günter Eich. Erich Kästner ist zum einzigen Mal dabei. Aus dem Osten Fritz J. Radatz, später ein Freund für fast ein ganzes Leben. Joachim Kaiser, mit seinem ostpreußischen Akzent, der mit Grass erschütternder Schnelligkeit Schärfe und Eleganz formuliert, Ingeborg Bachmann, Martin Walser. Und schließlich kommt der Chef auf ihn zu, wer ihn bitte eingeladen habe. Richter erinnert sich später an sein Erschrecken, als er Grass da auf der Terrasse zum ersten Mal sah. Wie ein Zigeuner habe er ausgesehen, aber da er selbst Zigeuner zu seinen Vorfahren zählte, habe er nach dem ersten Schrecken eher Sympathie als Angst empfunden. Richters Frau Toni war da ängstlicher. Mit verstaubter Jacke habe der da gesessen, raubtierhaft, wild, zum Fürchten. Der Mann ist wohl eine Erscheinung. Grass sieht sich alles in Ruhe an, lässt sich die Regel erklären, dass der Dichter die auf seine Lesung folgende Kritik stumm anzuhören habe. Er hört die Urteile, findet sie scharf und manchmal auch verkehrt. Er sieht die zarte Ingeborg Bachmann auf den heißen Stuhl steigen und denkt sich, wenn die fertig machen, dann schreite ich aber ein. Doch alle sind verzaubert von ihr, von ihrem Ton. Keine Kritik. Grass muss nicht eingreifen. Er selbst liest drei Gedichte vor. Der Kritiker Kaiser findet ihn proletenhaft in sich ruhend. Er verkörpere die nicht-akademische Welt. Grass selbst fühlt sich schon bald unter diesen Leuten zu Hause. Die Gruppe ist eine Heimat für ihn, und sie wird es bis zum Ende bleiben. Er wird kein Treffen verpassen. Hier, beim ersten Mal, liest er seine Gedichte »Geöffneter Schrank« und »Drei Vater Unser«. Und dieses Herkunftsgedicht, fremd und stolz und stark, vor dieser Gruppe von fast ausschließlich Männern, die meisten ehemalige Wehrmachtssoldaten wie er selbst. Es heißt »Polnische Fahne«. Viel Kirschen, die aus diesem Blut im Aufbegehren deutlich werden, das Bett zum roten Inlet überreden. Die dritte Strophe lautet »Die Tage schrumpfen, Äpfel auf dem Schrank«, die Freiheit fror, jetzt brennt sie in den Öfen, kocht Kindern Brei und malt die Knöchel rot. Und es endet so, die Fahne blutet musterlos, so kam der Winter, wird der Schritt hinter den Wölfen Warschau finden. Danach ist er umringt von Lektoren, die ihre Verlage wie stolz präsentierte Rangabzeichen herausrufen. Surkamp, Fischer, Rowohlt. Hier meine Karte, nein, hier meine, wir melden uns, wir wollen ihre Gedichte. Ein Kritiker, erinnert sich Grass später, habe ihm einen raubtierhaften Zugriff bescheinigt. Von den Lektoren meldete sich aber danach leider erst mal keiner. Und den Preis der Gruppe gewann Martin Walser bei diesem Treffen. Aber Günter Grass hatte eine Art Familie gefunden, ein Publikum. Er, der Maler, Künstler, Steinmetz, war jetzt wirklich auch ein Schriftsteller, der einen Roman im Kopf hatte. Er hatte diesen Zwerg im Kopf und Danzig Langfuhr, den Kolonialwarenladen, eine Frau mit vielen Röcken, einen Brandstifter, die Weichsel, eine Trommel. Und Anna wollte noch viel mehr lernen. Sie hatte eine bestimmte Tanzlehrerin in Paris im Kopf. Wollen wir da nicht einfach hinziehen? Im Juli 1956 machen sie sich auf, mit leichtem Gepäck nach Paris. Sie finden billige Mansarden. Günter Grass durchstöbert die Märkte nach billigem Gemüse, Pilzen, Hammel, Fisch. Schließlich kauft ihnen Annas Vater eine kleine Wohnung in der Avenue d'Italie, im ersten Stock des Hinterhauses. Ein Heizungskeller gehört dazu, den richtet sich der Dichter als Romankammer ein. Die Pläne Danzigs und seine Romanpläne an die Wand geheftet, tief in Tabakqualm gehüllt, schreibt er mit der Hand Seite um Seite das Buch, das lange schon in ihm arbeitet. Abends gehen sie tanzen. Wann immer sie Geld brauchen, fährt Grass nach Deutschland, liest im Rundfunk, vermittelt von den Hörfunkredakteuren Joachim Kaiser und Walter Höllerer, neueste Werke vor. Honorare gibt es bar an der Kasse. Und wenn wieder ein Treffen der Gruppe 47 ist, bringt er einige Grafiken mit und verkauft sie für 100 Mark das Stück. Wolfgang Hildesheimer kauft sie ihm ab. Ob er ein guter Dichter sei, das wisse er nicht, aber ein guter Grafiker sei er auf jeden Fall. Das könne man sehen. Der Roman in Paris wächst und wächst. Und Günter Grass hat in Paris eine Art Freund gefunden, einen Dichter, mit dem er immer wieder durch die Stadt geht, der ihm erzählt und erzählt. Grass hört zu. Es ist der Dichter Paul Celan, fast eine Generation älter als Grass, Jude, seine Familie im Holocaust ums Leben gekommen, ermordet von der SS und ihren Schergen. Die Todesfuge ist das berühmteste deutsche Gedicht darüber. Celan hat es in den Jahren 1944 und 1945 geschrieben. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts. Grass erzählt ihm von seinem Zwerg, Celan erzählt vom Holocaust, immer wieder vom Holocaust, und warum die Erinnerung daran nie weichen wird. Er wird daran zerbrechen, später, hier in Paris. Jetzt, 1956, lauscht er den Fragen des jungen Mannes aus Deutschland, beantwortet, was er beantworten kann. Einmal sitzen sie zusammen und Grass hat von einem Bauern in der Normandie eine Flasche Calvados gekauft, 70-prozentigen. Grass erinnert sich, immer dann, wenn er ein paar Gläser getrunken hatte, verließ ihn die Tragik, die ihn sonst umwölkte. Dann wurde Celan sehr ausgelassen und konnte sehr komisch sein und fing sogar an, revolutionäre russische Lieder zu singen. Und Celan bewunderte die Energie dieses jungen Deutschen, die ganze Nacht durchzutrinken und dennoch am nächsten Morgen wieder in Qualm gehüllt an seiner Olivetti zu sitzen und das Werk des Zwerges voranzutreiben. Grass schreibt und schreibt. Im September 1957 bringt Anna die Zwillinge Franz und Raul zur Welt. Sie sind nun zu viert. Der Familienvater müsste wirklich langsam mal sehen, dass er dieses große Buch zu Ende bringt. Aber ihm fehlt noch das Entscheidende. Ihm fehlt noch die Wirklichkeit. Ihm fehlt das Danzig von heute. Er muss nach Polen, muss nach Gdansk, muss sehen, was geblieben ist aus seiner frühen Zeit. Eine Reise in die Kindheit, in die Erinnerung, in eine verschwundene Welt. Die Freiheit heißt London. Marcel Reich, 1945 bis 1958. Die Nacht des 9. Mai 1945. Marcel Reichs Schuss ist verklungen im Himmel über Warschau. Der Krieg ist aus. Im Ministerium für öffentliche Sicherheit interessiert sich ein Major für den jungen Zensor mit den guten Deutschkenntnissen. Er fragt Marcel Reich, ob er für den polnischen Geheimdienst, genauer für die Auslandsabteilung des Nachrichtendienstes, auf eine Mission verschickt werden wolle. Eine Mission? Wohin? In das Paradies, in das er einst als Neunjähriger geschickt und aus dem er an einem Morgen im Oktober 1938 mit einem Roman von Balzac in der Tasche ausgewiesen worden war, nach Berlin. Um die Stadt seiner Kindheit wiederzusehen, hätte er auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, wird er später schreiben. Das besiegte, das in die Knie gezwungene Deutschland faszinierte mich mehr als irgendein Land auf der Erde. Die Tatsache, dass er dafür für den Geheimdienst arbeiten muss, stört ihn nicht. Er ist dankbar, dass er gebraucht wird. Im Januar 1946, mehr als 7 Jahre nachdem er im Zug außer Landes gebracht worden war, fuhr er mit dem Auto in die zerstörte Stadt hinein. Empfand er Schadenfreude, Hass, Wut, Verachtung? Hatte er das Bedürfnis, sich an der Not der Überlebenden zu laben? In seiner Autobiografie beschreibt er seine damaligen Gefühle in einem Satz. Nicht Rachsucht trieb mich nach Berlin, sondern Sehnsucht. Er geht durch die Straßen, sucht die Häuser, in denen er gelebt, die Schulen, die er besucht hatte, und dann vor allem diesen großen Platz, das Haus, in dem er die schönsten Abende seines Lebens verbracht hatte, der Gendarmenmarkt und das zerstörte Schauspielhaus, dessen Außenwände mit leeren Fenstern noch stehen. Es war ein diesiger, ein regnerischer Tag. Niemand ließ sich vor dem Theater blicken. Ich war ganz allein. Plötzlich spürte ich, dass meine Augen feucht wurden, dass Tränen über meine Backen liefen. Doch es war nicht der durch die Ruinen wehende, der schneidende, stürmische Wind, der diese Tränen verschuldete. Meine Jugend war es wohl, der ich hier auf diesem kalten und leeren Berliner Platz verschämt nachweinte. Er kennt keinen Menschen mehr in Berlin. Er trifft keinen Schulkameraden, keinen Bekannten, Alle Familienmitglieder wurden vertrieben oder vergast. Es gibt zwei Bilder von ihm aus diesen Monaten in Berlin. Eins zeigt ihn als Mitglied der polnischen Militärmission, rauchend, hohe Stirn, dunkler Anzug, runde Brille, neben ihm eine Frau mit Zigarettenspitze, mit dem Rücken zu uns ein glatzköpfiger Militär. Auf einem anderen Bild hat er sich bei jener Frau untergehakt. Sie, im Fellmantel, schaut aus dem Bild, er in glänzendem Ledermantel, den Hut schief und leicht ins Gesicht gezogen, seine schlangenförmige Oberlippe, die Brille, die dunklen Augen in die Kamera gerichtet, Unterlagen unter den Arm geklemmt. Er sieht aus wie ein Bilderbuchagent. Er arbeitete für die Abteilung Rückforderung und Entschädigung, die für den Rücktransport von den Deutschen entwendeter polnischer Industrieprodukte oder Produktionsstätten verantwortlich war. Und was sonst noch zur Entschädigung taugen konnte und nicht schon von den sowjetischen Truppen abtransportiert worden war. Was genau dabei seine Aufgabe sei, hatte er den Major vor seiner Abreise in Warschau gefragt. Darüber könne er noch nicht reden, so der Major in Reich-Ranickis Erinnerung. Er solle sich gut umsehen. Er erhalte Weisungen. Und er sah sich um. Doch Weisungen erhielt er keine. Ihm war, als könne er hier in Berlin für immer in seinen Erinnerungen umherlaufen, ohne je von seinen Auftraggebern gerufen zu werden oder auch nur den Auftrag zu erfahren. Doch nach 3 Monaten war es damit vorbei. Er wurde zurückgerufen nach Warschau. Dort machte er schnell Karriere in der Abteilung des Sicherheitsministeriums, das für Auslandsaufklärung zuständig war. Er wurde mehrfach befördert, schließlich leitete er im Rang eines Hauptmanns das Großbritannien-Referat und war stellvertretender Chef der operativen Abteilung. Seit 1945 war er auch Mitglied der Kommunistischen Partei. Mehrere Gründe hat er später dafür angegeben. Dankbarkeit gegenüber der Roten Armee, der er und seine Frau ihr Leben verdankten. Sehnsucht dazuzugehören. Sehnsucht nach einer geistigen Heimat, als die ihm der Kommunismus damals erschien. Und Bewunderung für eines der rhetorisch brillantesten Stücke deutscher Literatur, das Kommunistische Manifest. Schließlich führten sein Eifer, seine Klugheit, seine Fremdsprachenkenntnisse und seine Einsatzbereitschaft schnell zu einem erstaunlichen Karrieresprung. Er wurde zusammen mit seiner Frau nach London versetzt. Als Vizekonsul und Hauptmann im polnischen Geheimdienst. Eine für den jungen polnischen Staat sehr wichtige und politisch heikle Aufgabe. Denn in London lebten damals zahlreiche polnische Emigranten und dort residierte auch die antikommunistische Exilregierung. Die wichtigste Aufgabe des Vizekonsuls, der schon bald zum Konsul befördert wurde, war, Informationen über diejenigen Polen zu sammeln, die aus politischen Gründen in England lebten. Es ging darum, rechtzeitig zu ermitteln, was die politischen Emigranten gegen den neuen polnischen Staat unternehmen wollten. Marcel Reich-Ranicki hat seine Tätigkeit für den polnischen Geheimdienst viele Jahrzehnte lang nicht erwähnt. Als 1994 Akten des polnischen Geheimdienstes auftauchten, die seine Tätigkeit belegten, berief er sich auf die Verpflichtung zur Geheimhaltung seiner Tätigkeit, die er hatte unterschreiben müssen. Außerdem habe er nur harmlose Berichte geschrieben, erklärte er in einem Spiegel-Interview, nachdem seine Tätigkeit bekannt geworden war. Die Akten sind seitdem von zahlreichen Journalisten geprüft worden. Wie harmlos die Berichte wirklich waren, muss letztlich offen bleiben. Konkrete negative Folgen konnte auch der Journalist Gerhard Gnauk, der sich mit Reich-Ranickis polnischen Jahren, die auch die London-Zeit umfassen, am intensivsten beschäftigt hat, nicht ermitteln. Die Aufträge, die er erhielt, waren jedenfalls nicht harmlos. Es galt zunächst einmal, eine Kartei der Emigranten zu erstellen, für die sich die Behörden der Volksrepublik Polen interessieren könnten. Nach 8-monatiger Tätigkeit Ranickis umfasste diese Kartei etwa 2100 Namen, schreibt Gerhard Gnauk. Und offenbar waren die Vorgesetzten des Konsuls nicht unzufrieden mit seinem Eifer und Arbeitseinsatz im Zentrum der polnischen Emigration. In den Akten steht, er habe seine Arbeit mit Leidenschaft betrieben und sei ein hervorragender Agentenführer. Vorgesetzte loben seine Intelligenz, seinen Eifer. Er sei gut in der operativen Arbeit, vernarrt in den Geheimdienst. Er kenne die Psyche der Agenten, sei ergeben, politisch zuverlässig, bewährt. Seine Karriere gebe Anlass zu großen Hoffnungen. Als einzige Einschränkung wird bedauernd notiert, gelte seine Arroganz, sein Opportunismus und intelligenzlerhafte Manieren. Für ihn, den Konsul und seine Frau, war es wohl vor allem ein Traum, der Wirklichkeit geworden war. Sie hatten Geld, eine Aufgabe für den Geheimdienst, der dem politischen System unterstand, das Nazi-Deutschland besiegt und sie befreit hatte. Sie lebten in London, der Stadt, in der seine Schwester Gerda Böhm überlebt hatte. Sie hatten eine Wohnung, ein großes amerikanisches Auto. Sie fuhren damit über Land bis nach Schottland, mal ein Wochenende nach Paris. Es war ein neues, ein fantastisches Leben. Neu war auch der Name, den der Konsul von nun an trug. Reich, das sei zu deutsch, erinnere außerdem zu sehr an das Dritte Reich, sagte man ihm. Eine Zensorin, die er in Warschau kennengelernt hatte, hieß Janina Ranitzka. Daran erinnerte er sich jetzt und gab sich selbst den neuen Namen, Marcel Ranitzky. Dass ihn seine Vorgesetzten lobten, hat er später so erklärt: Das Leben in London war für mich natürlich viel interessanter und auch bequemer als in Warschau. Wenn ich auf diesem Posten bleiben wollte, konnte ich der Warschauer Zentrale doch nicht die Wahrheit sagen, dass ich nämlich meine Arbeit für den Geheimdienst für belanglos und überflüssig halte und dass ich sie daher ungern mache. Wenn er den Eifer wirklich nur spielt, gelingt ihm dieses Spiel offenbar eine Weile lang glänzend. Auf den Fotos jener Jahre sehen wir Standbilder wie aus einem Agentenfilm. Ein stolzer Mann, wie er sich über die Tür seines schwarzen Wagens lehnt. Eine weiße Corps Diplomatique-Plakette vorne über der Stoßstange. Dann in einer Delegation der polnischen Botschaft am Grab von Karl Marx, eine Hand in der Manteltasche, in der anderen eine Papierrolle. Und schließlich eine echte Familie. Am 30. Dezember 1948 kommt Sohn Andrew zur Welt. Wir sehen die drei: Konsul mit Krawatte, Baby staunend, Mutter mit hoher Frisur und großem Blusenkragen. Wirklich ein neues Leben. Aber wieder eines auf schwankendem Grund. In Polen endet 1949 die Zeit relativ liberaler Herrschaft. Zwei Parteien werden zur polnischen Vereinigten Arbeiterpartei vereinigt. Parteichef Bierut tritt seine Regentschaft an. Der Stalinismus regiert. Es gibt Schauprozesse. Auffällig oft sind Juden die Opfer. Auch aus dem Konsulat in London werden Kollegen abberufen, scheinbar ohne Grund. Eine gute Freundin der Ranitzkys, Paula Born, erste Sekretärin in der Botschaft, fährt im Sommer 1949 nach Polen in Urlaub und kehrt nicht zurück. Sie verschwindet jahrelang im Gefängnis. Ohne Prozess. Ohne jeglichen Grund. Unter dem Bild, das die Beamten bei ihrer Verhaftung anfertigen, steht: 165 cm, Augenbraun, Haarfarbe dunkel, Gesichtsform oval, Volkszugehörigkeit jüdisch. Es ist wieder soweit. Jederzeit kann alles passieren. Und es passiert. Am 29. Oktober wird Marcel Ranitzky schriftlich mitgeteilt: Ich berufe den Bürger zum 31. Oktober ab und ernenne ihn zum 1. November 1949 zum Botschaftsrat im Außenministerium zur Verfügung des Personalbüros, unterzeichnet vom zuständigen Minister. Das ist unmissverständlich. Er fährt sofort nach Warschau und kämpft wie ein Löwe um sein Amt, seine Reputation, seine Freiheit. Doch das Sicherheitsministerium eröffnet ein Disziplinarverfahren. Ein zuständiger General wusste zu berichten, Konsul Ranitzky verfüge über keine Agentenkontakte. Er habe dort ein lächerliches Theater inszeniert, sei ein Scheinagent, ein schlechter Witz. Die Residentur leistet faktisch fast gar keine nachrichtendienstliche Arbeit und ist in der Endphase des Einfrierens der Agentenschaft. Ein vollständiges Desaster. Wir müssen die Notwendigkeit ins Auge fassen, in nächster Zeit den Residenten abzuberufen. Marcel Ranitzkys Kampf ist aussichtslos. Die Vorwürfe gegen ihn reichen von persönlichen Angriffen von Kollegen, der Mann sei provozierend, eitel, arrogant und gehe den Kollegen mit seinen Belehrungen über Musik und Literatur auf die Nerven. Außerdem wirft man ihm seine Tätigkeit als Übersetzer im Warschauer Ghetto vor. War das nicht Kollaboration? Man nennt ihn kosmopolitisch, ein aus der Geschichte gut bekannter Vorwurf gegen Juden. Auch habe er eine frühe Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei erfunden. Im November 1949 reist die kleine Familie gemeinsam nach Warschau. Marcel Ranicki muss seinen Diplomatenpass abgeben. Ein Dienstaufsichtsverfahren wird gegen ihn eingeleitet. Seiner Frau legt man nahe, sich von ihm scheiden zu lassen. Daraufhin erleidet Tosia einen Nervenzusammenbruch. Ihr Mann ist in Haft, keiner weiß, wie lange. Eben war da noch alles. Glück, Geld, Karriere, Bedeutung, Familie, Reisen, London. Aus dem Ghetto, aus dem Keller befreit, in dieses unwahrscheinliche Leben hinein und jetzt schon wieder das Nichts. Einfach nichts und keiner weiß warum. Marcel Ranicki sitzt in einer schummrig beleuchteten Einzelzelle. Seine Frau darf ihm etwas zu lesen bringen, heißt es. Er entscheidet sich für einen Roman, der vom Überleben im KZ handelt. Von einer unwahrscheinlichen Flucht, einer unwahrscheinlichen Rettung. Das Siebte Kreuz von Anna Segers. Die kommunistische Schriftstellerin aus Mainz hatte diesen Roman über die sieben Häftlinge, die aus dem Konzentrationslager Westhofen fliehen, auf der ersten Station ihrer Flucht aus Deutschland in Frankreich geschrieben. Vielleicht sind in unserem Land noch nie so merkwürdige Bäume gefällt worden wie die sieben Platanen auf der Schmalseite der Baracke 3. Ihre Kronen waren schon früh gekuppt worden, aus einem Anlass, den man später erfahren wird. In Schulterhöhe waren gegen die Stämme Querbretter genagelt, so dass die Platanen von weitem sieben Kreuzen glichen. So fängt der Roman an. Sieben Bäume, sieben Kreuze für sieben Geflohene. Marcel Ranicki in seiner Zelle liest und liest. Seine einzige Sorge, mehr Licht, er kann kaum die Buchstaben erkennen. Seine ganze Energie bietet er auf, um eine stärkere Glühbirne zu bekommen. Er hat viel Energie, er bekommt die Birne. Es ist wieder einer dieser Momente im Leben des späteren Kritikers, in dem die Literatur ihn, ja, erleuchtet, ihn aufwühlt, ihn weiterleben lässt, die Welt in anderem Licht erscheinen lässt. Wie damals im Grunewald, als der Brief von Thomas Mann verlesen wurde, wie im Ghetto, als Tosia ihm Kästners lyrische Hausapotheke schenkte. Und als er in Warschau beim Geheimdienst ohne Erfahrung plötzlich andere neue Agenten schulen sollte, da hatte er sich an Egon Erwin Kischs Darstellung des Falls von Oberst Redl erinnert und die Schulung glänzend absolviert. Jetzt hier in der Einzelzelle liest er Anna Segers und erkennt, dass er einen ganz falschen Weg gegangen ist. Was soll ihm Politik? Er ist doch ein ganz anderer. Er muss doch etwas völlig anderes machen. Während der Lektüre spürte ich immer deutlicher, dass meiner Laufbahn, die ich jetzt in Ruhe überblicken konnte, ein fatales Missverständnis zugrunde gelegen hatte. Ich hatte geglaubt, die Politik könne meine Sache sein oder werden. Aber den Roman von Anna Segers lesend, den ich noch heute liebe und bewundere, begriff ich, dass mich die Literatur ungleich mehr interessierte als alles andere. So überlegte ich mir in der jetzt gut erleuchteten Zelle, ob es vielleicht möglich sein könne, zur lange vernachlässigten Partnerin meiner frühen Jahre zurückzukehren. Zur Literatur also. Damit beginnt Marcel Ranickis Weg in die Literatur. Er hat Glück und Unglück dabei. Er lebt in einem politischen Willkürsystem. Es wird Gnade verteilt und Gnade genommen. Meist weiß man nicht, warum. Zunächst mal kommt er schon nach 2 Wochen wieder frei. Das ist eine Art Glück. Aber kurz darauf schließt man ihn zunächst aus dem Ministerium, dann auch aus der Partei aus. Das ist in seiner Position eigentlich ein fatales Signal. Er kämpft in den folgenden Jahren wie verrückt und mit allen Argumenten, die er hat, darum, sein Parteibuch zurückzuerhalten. Notizen in seinen Akten belegen das Seufzen eines Parteibürokraten. Schon wieder hat sich Ranicki an uns mit der Bitte gewandt. Er ist lästig, macht Wirbel um seine Mitgliedschaft, schreibt Briefe. Ich kann nicht begreifen, warum man mir keine Möglichkeit gibt, in die Partei zurückzukehren. Gleichzeitig wird er nicht ganz fallen gelassen. Er darf im Verlag des Sicherheitsministeriums ein deutsches Lektorat initiieren. Doch dort wird vor allem politische und militärische Literatur verlegt. Als ihn das Angebot eines führenden polnischen Belletristikverlages erreicht, dort das deutsche Lektorat zu übernehmen, kündigt er beim Ministerium, um die neue Stelle anzutreten. Doch dagegen erhebt das Zentralkomitee der Partei Einspruch. So ist er beide Posten los. Aber er hat vorher schon angefangen, nebenbei Kritiken über Werke deutschsprachiger Autoren fürs Radio und für Zeitungen zu schreiben. So macht er jetzt gezwungenermaßen seine bisherige Nebentätigkeit zum Hauptberuf. Zufall der Geschichte, Willkür der Machthaber. Beinahe über Nacht war ich geworden, wovon ich in meiner Jugend geträumt hatte, ein Kritiker. Und ich war, obwohl ein Anfänger, doch schon ein freier Schriftsteller. Ein Mann findet seine Bestimmung. Wobei das Wort »frei« etwas daneben zielt. Natürlich durften nur politisch genehme Autoren besprochen werden. Auch für die Verlagsgutachten, die er weiterhin schreiben durfte, galten strenge politische Vorgaben. Der Name Stalin musste regelmäßig erwähnt werden. Und die grundsätzliche Unsicherheit blieb natürlich auch. Er wusste selbst, dass ihm die Machthaber nicht die Stelle beim Verlag verweigert hatten, um ihn nun langfristig als Kritiker lesen zu müssen. Jederzeit konnte ein neuer Schlag erfolgen. Er bemühte sich weiter um die Wiederaufnahme in die Partei und folgte in seinen Texten unzweideutig der Doktrin des sogenannten sozialistischen Realismus. Es half nichts. Anfang 1953 verhängte man offenbar ein Publikationsverbot über ihn. Zumindest hatten seine bisherigen Arbeitgeber Anweisungen erhalten, nichts mehr von Marcel Ranicki zu senden oder zu drucken. Warum? Niemand wusste es. Der verzweifelte Kritiker lief von Ministerium zu Ministerium, um den Grund zu erfahren und wie er ihn beheben könne. Aber er erfuhr nichts. Es war, wie schon oft in seinem Leben, wie im Werk Franz Kafkas. Ich war angeklagt, konnte aber nicht erfahren, weshalb man mich angeklagt hatte. Ich war verurteilt, wusste aber nicht, wer mich verurteilt hatte. Die Familie lebte in einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung. Tosia arbeitete als Grafikerin, aber das Geld reichte kaum zum Überleben. Marcel Ranicki durfte noch manchmal Gutachten für Verlage erstellen. Einmal schrieb er ein begeistertes Gutachten zur Übersetzung eines Werkes des expressionistischen Lyrikers und DDR-Kulturministers Johannes R. Becher, »Der große Plan«. Das Buch hatte Andrzej Wirth übersetzt. Er und Marcel Ranicki lernten sich kennen und mochten sich sofort. Sie teilten die Leidenschaft für deutsche Literatur und fingen an, gemeinsam zu übersetzen. Der Tisch in der winzigen Wohnung, den Tosia freiräumen musste, wenn die Männer ihre Bücher dort ausbreiteten, zitterte, wenn die S-Bahn vorbeifuhr. Sie hätten wahnsinnig viel Spaß beim Übersetzen gehabt, erinnert sich Wirth noch viele Jahre danach. Sie übersetzten erst ein Stück von Brecht, dann Dürrenmatts Besuch der alten Dame, dann Kafkas Schloss und Prozess. Wirths Vater lebte damals in London im Exil. »Eine deiner Aufgaben war es, meinen Vater und meinen Onkel auszuspionieren«, sagte er halb lachend zu seinem Freund. Ihre gemeinsamen Übersetzungen durften nur unter Wirths Namen erscheinen. Etwa anderthalb Jahre später durfte Marcel Ranicki dann doch wieder publizieren. »Es habe nie ein Verbot gegen ihn gegeben«, hieß es jetzt. »Das Ganze sei ein Missverständnis gewesen.« Es war ein absurdes Theaterstück. Im Jahr 1955 erschien dann auch gleich eine deutsche Literaturgeschichte des Kritikers von 1871 bis 1954. In seiner Autobiografie schreibt er, »Ich erröte nicht selten, wenn ich heute in diesem Buch blättere.« Man kann das gut verstehen. In der Literaturgeschichte schreibt er, die Buchhandlungen der Bundesrepublik, wo die amerikanischen Besatzer herrschten, seien voller pornografischer Bücher. Das literarische Leben unter den polizeilichen Verhältnissen des Adenauer-Regimes sei wenig erfreulich. Die neo-hitleristische Literatur erfreut sich der vollen Unterstützung der Führung Westdeutschlands und ist ein wichtiges Instrument der Remilitarisierung der Gesellschaft. Selbst seinen geliebten Thomas Mann opfert er der aktuellen Doktrin. Der Zauberberg ist das Werk eines großen Realisten und eines irrenden Ideologen zugleich. Der übermäßige Einfluss der Theorien Sigmund Freuds, der in der bourgeoisen Welt einst in Mode war, ist im Zauberberg wohl am deutlichsten sichtbar. Währenddessen kommt die deutsche Literatur immer mal wieder kurz in Warschau zu Besuch, die Ost- und auch die Westdeutsche. Und sie kommt oft zu ihm, zu Marcel Ranicki, persönlich. Es gibt in diesen Jahren sonst auch nicht allzu viele in Polen, die bereit sind, sich mit der Literatur des Landes, das sie vor wenigen Jahren überfallen hatte, zu beschäftigen. So trifft Ranicki auch auf die Frau, deren Roman ihn in der Zelle zu seinem neuen Weg bekehrt hatte. Er ist bezaubert und enttäuscht zugleich. Bezaubert von ihrer natürlichen, unprätentiösen Art, dann aber zweifelt er, so schreibt er es viele Jahre später in seiner Autobiografie, ob die Autorin dieses überwältigenden Werkes, das Siebte Kreuz, ihr eigenes Werk überhaupt verstanden habe. Doch schließlich ist er wieder der Bezauberte, und zum Abschied senkt er verehrungsvoll sein Haupt. Mich tief verneigend küsste ich die Hand der Anna Segers. Dann kommt Bertolt Brecht, der die Bekanntheit seines Werkes im östlichen Nachbarland ein wenig vorantreiben und eine Inszenierung vorbereiten will. Ranicki fällt vor allem die Selbstinszenierung des Mannes mit der Zigarre auf, die Selbstinszenierung eines Genies, das immer nur Theater spielt. Und dann besucht ihn auch noch Heinrich Böll. Den ehemaligen Wehrmachtssoldaten aus Köln will in Warschau wirklich kaum einer treffen. 50 polnische Autoren sind vom Veranstalter eingeladen. Alle sagen ab. Man verlegt den Empfang in ein kleines Zimmer und ruft 6 Notgäste zusammen, Übersetzer und Lektoren, darunter Marcel Ranicki. Es dauert nicht lange, bis alle im Raum tief berührt sind von diesem Mann, seinem Charisma und seinen Worten. Hier sprach ein Schriftsteller aus der in Polen als revanchistisch verrufenen Bundesrepublik, gleichsam in einem Atemzug von deutscher Literatur und deutscher Schuld. Und jeder seiner schlichten und bisweilen linkischen Sätze wirkte überzeugend. Dieser eindrucksvolle Mann war es auch, der Marcel Ranicki seine erste Reise in die Bundesrepublik ermöglichte. Dem Kritiker war das Einreisevisum verweigert worden. Heinrich Böll intervenierte beim Auswärtigen Amt, bei anderen Behörden, schrieb eine empörte Glosse in der Welt. 3 Monate später hatte er sein Visum und fuhr im Dezember 1957 in die Bundesrepublik. Es war ein Versuchsbesuch. Marcel Ranicki war in seinem Geburtsland fremd geblieben. Den Glauben an den Kommunismus hatte er verloren. Seine Liebe und Leidenschaft galt der deutschen Literatur. Wenn er überhaupt eine Heimat hatte, dann waren es deutsche Romane, Dramen und Gedichte. Er traf auf seiner kurzen Reise viele von denen, die damals die deutsche Literatur prägten und sie noch viele Jahre lang prägen sollten. Er traf Wolfgang Köppen, Siegfried Unselt, Joachim Kaiser und Hans-Werner Richter. Er sah Heinrich Böll wieder und traf gleich zu Beginn der Reise einen unglaublich freundlichen Mann, der den polnischen Besucher für den Norddeutschen Rundfunk interviewte. Es war Siegfried Lenz. Und während Marcel Ranicki mit Lenz über Kafka sprach, das Steak, das sie aßen, mit einem Schnitzel verwechselte, dachte er im Geheimen daran, dass er, wenn es dort solche Menschen gibt, den großen Sprung nach Westdeutschland wohl wagen könnte. Er sprach mit Lenz natürlich nicht über seine Pläne, er sprach mit niemandem. Aber er glaubte zu spüren, wie es sein würde, wenn er sich zum Kommen entschließen würde. Er würde mich in jeder Hinsicht beraten und er würde mir ohne jedes Aufheben Geld anbieten, so viel ich wünschte. Ich dachte mir, Solange solche Menschen leben, kann ich es wagen, ohne einen Pfennig in der Tasche herzukommen. Ich werde hier nicht untergehen. Woher rührte mein Vertrauen zu ihm, den ich am Vortag zum ersten Mal im Leben gesehen hatte? Ich weiß es nicht. Wohl aber weiß ich, dass ich mich nicht getäuscht habe, dass alles so gekommen ist, wie ich es vermutet und gehofft hatte. Ich werde es nicht vergessen. Doch vorher muss er nochmal zurück nach Warschau. Sein neues Leben vorbereiten und diesen anderen Mann treffen, der in diesen Tagen nach Danzig fuhr, um seine verlorene Kindheit wiederzufinden. Hotel Bristol, Günter Grass und Marcel Ranicki, 1958. Wie fährt man in die Vergangenheit? 14 Jahre ist es her, dass Günter Grass die Stadt verließ. Er will die polnische Post sehen, wo der Krieg begann. Die Herz-Jesu-Kirche, die Ostsee. Ob noch Menschen leben, die er kennt? Kaschubische Verwandte? Wird das Haus im Labesweg noch stehen? Zunächst ist es schwer, überhaupt nach Polen hineinzukommen. Wie Ranicki nur mit Bölls Hilfe in die Bundesrepublik kam, darf Günter Grass im Juni 1958 nur nach Danzig, weil ihm Andrzej Wirth ein Visum verschaffte. Jener Andrzej Wirth, der mit Ranicki lachend Dürrenmatt und Kafka übersetzt hatte. Als Grass alle Papiere zusammen hat, schickt er Wirth von Paris aus ein Telegramm mit der genauen Uhrzeit seiner Ankunft in Warschau und dem Hinweis: trage blaues Hemd. Im Zug trugen dann leider beinahe alle blaue Hemden, Arbeiter, die auch in Warschau ausstiegen. Wirth fährt den Schriftsteller aus Deutschland durch Warschau. Grass sieht die Ruinen, den Wiederaufbau. Sie schauen über die Weichsel und fahren dann auch zu jenem Umschlagplatz, wo die Züge nach Treblinka hielten und wo ein junger Übersetzer seinen Eltern gezeigt hatte, wo sie sich anstellen müssen. Zum 85. Geburtstag Wirths hat sich Grass in einem Gedicht an diesen Besuch erinnert. Warschau, die wiederholt geschändete, totgesagte, aus Ruinen wieder auflebende Stadt. Blicke über die Weichsel. Der Platz, von dem aus Züge mit Menschenfracht nach Treblinka in die Todesfabrik gefahren und ohne zurückgekommen waren. Die vollen Kirchen, die leeren Schaufenster. Wie aus dem Nichts gezauberte Eleganz junger und älterer Frauen. Dazwischen, immer zu zweit, die Miliz. Dann beginnt die letzte Etappe seiner Reise in die Vergangenheit. Danzig heißt jetzt Gdansk, und er kennt hier keinen Menschen mehr. Die Stadt weitgehend zerstört und die Bevölkerung nicht mehr dieselbe. Er trifft Menschen, die mir fremd und doch nicht fremd waren. Die Menschen waren zwangsumgesiedelt worden, aus Regionen, die heute zu Weißrussland und Litauen gehören. Die waren aus ihrer Heimat vertrieben worden, so wie Deutsche aus ihrer. Die verstanden sofort meine Empfindungen. Dennoch überwältigt ihn ein Gefühl der Fremdheit. Er geht seine Schulwege ab, er besucht Friedhöfe, spricht mit Grabsteinen, setzt sich in den Lesesaal der Stadtbibliothek, wo er einst als Schüler gesessen hatte, durchblättert Jahrgänge des Danziger Vorposten, findet drei Überlebende des Kampfes um die polnische Post. Obwohl die offiziell gar nicht mehr leben. Die offizielle polnische Geschichtsversion lautet, dass es keinen Überlebenden des heldenhaften Widerstandskampfes gegeben habe. Die Namen aller Helden sind rechts und links des Eingangs des Gebäudes auf Gedenktafeln verewigt. Denen, die noch leben, ist es egal. Einen ehemaligen Geldbriefträger trifft Grass als Hafenarbeiter in der Werft. Die Arbeit dort sei viel besser, er verdiene auch mehr. Grass lässt sich von ihm die Fluchtwege aus der Post beschreiben. Die hätte er sich nicht ausdenken können, sagt er später. Ein Mann spaziert durch seine verlorene Kindheit und durch seinen entstehenden Roman. Größenwahn und Traurigkeit. Die Geschichte des Romans ist einfach erzählt. Ein kleiner Junge beschließt, an seinem dritten Geburtstag das Wachstum einzustellen. Aus der Zwergenperspektive sieht er alles, vor allem, was er nicht sehen soll. Ein kühler Röntgenzwerg mit in den polnischen Nationalfarben gestrichener Trommel. Er kann Glas zersingen, marschierende Soldaten aus dem Tritt bringen, und er sieht und riecht die Kleinbürgerlichkeit, den Mief, aus dem der Geist des Nationalsozialismus aufgestiegen ist. Er erzählt seine Geschichte Jahre später, als er schon Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt ist. Zum Beispiel Oskar in der polnischen Post am 1. September 1938. Ein heiterer bis wolkiger Septembertag. Die Sonne pinselte Altgold, hauchdünn alles, empfindlich und dennoch schwerhörig. Der Junge, der nicht wachsen will, denn klein ist Protest, klein das neue Groß, der ewige Junge, ein Gegen-Hitler, der sich entschließt, auf keinen Fall Politiker zu werden. Dem sein Spielzeug genommen wird, in der Nacht, als in Danzig die Synagogen brennen und sein Spielzeughändler Sigismund Markus getötet wird. Günter Grass schreibt: Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus und nahm mit sich alles Spielzeug aus dieser Welt. Irgendwann in diesen Tagen in Danzig trifft er doch noch einen Menschen, den er kennt, aber der Mensch kennt ihn nicht mehr. Es ist Anna, seine kaschubische Großtante, Schwester seiner Großmutter und Mutter des Helden Franz, der einer von denen ist, deren Namen in die Gedenkplatte neben dem Posteingang eingraviert sind. Er ist wirklich tot. Aber Anna lebt. Doch wer ist dieser Herr mit Schnauzbart, den er sich seit seiner Pariser Zeit wachsen lässt? Günter Grass muss der alten Tante seinen Ausweis zeigen. Jetzt erkennt sie ihn. Natürlich, der kleine Günther aus dem Labesweg. Er ist eben doch nicht wie sein erfundener Held klein geblieben. »Nur, Günterchen, bis aber groß geworden«, ruft sie schließlich aus. Und als er ihr von Paris, Düsseldorf, der Welt da drüben erzählt, sagt sie den schönen Satz: »Ich weiß, Günterchen, im Westen ist besser, aber im Osten ist schöner.« Voller neuer Jugend, altem Wissen, gutem Schwung macht sich Günterchen wieder auf nach Westen. Er macht noch mal kurz einen Stopp in Warschau. Andrzej Wirth hat nicht viel Zeit, aber ein anderer. Wirth kennt ihn gut. Der liebe die deutsche Literatur wie verrückt, der wolle ihn kennenlernen. Grass isst erst mal schön, trinkt erst mal schön, eine Flasche Wodka, gearbeitet hat er ja jetzt genug. In diesem herrlichen Hotel mitten in der Stadt soll er ihn treffen. Gut, warum nicht? Er macht sich auf den Weg. Der Sessel in der Lobby ist herrlich tief und weich. Warum nicht schlafen? Wer ist das überhaupt, den er hier treffen soll? Kritiker? Pole? Kommunist? Was geht ihn der an? Aber Andrzej hat halt wohl keine Zeit und sein Zug zurück nach Paris geht erst morgen. Andrzej Wirth hatte seinen Freund Marcel angerufen, ob er da jemanden treffen könne. Branicki misstrauisch, ob das ein Schriftsteller sei. Wirth, das wird die Zukunft zeigen. Jedenfalls habe er zwei Theaterstücke geschrieben, von denen eins schon durchgefallen sei. Das andere werde vermutlich demnächst durchfallen. Branicki, gut, das müsse ja noch nichts heißen. Was denn er, Andrzej, von den Stücken halte? Dieser überrascht den Freund durch den Gebrauch eines derben Ausdrucks, wie ihn Ranicki von ihm noch nicht gehört hatte. Nur ein Wort. Er wollte es auch später nicht wiederholen, um den Betroffenen zu schonen. Jedenfalls fügte der Theaterkenner Wirth hinzu, glaube er nicht, dass der junge Mann je ein brauchbares Stück schreiben werde. Dennoch scheine er begabt zu sein, wenngleich man noch nicht sagen könne, wozu. Solcher Art ermutigt machte sich Marcel Ranicki also auf den Weg in die Hotellobby. Im Kopf vor allem, wie stets in diesen Tagen, seine bevorstehende Flucht. Mit niemandem außer Metosia hatte er bis jetzt darüber gesprochen. Nicht mal Sohn Andrew durfte etwas ahnen. Es war einfach zu gefährlich. So viel konnte schiefgehen, wenn die Falschen davon erführen. Also, wo ist er denn nun, dieser Schriftsteller aus Deutschland? Die Lobby leer. Nur da hinten in dem Sessel ein versunkenes Bündel. Ah, ein Mann, nachlässig gekleidet, unrasiert, mit gewaltigem Schnurrbart. Das ist er? Der junge deutsche Autor? Wie sah der denn aus, hier im teuersten Hotel der Stadt? Der junge deutsche Autor reißt sich plötzlich zusammen und kommt auf den Besucher zu. Das Erste, was Marcel Ranicki empfindet, als er Günter Grass zum ersten Mal sieht, ist Angst. Er denkt, dass er diesen Mann nicht in einer dunklen Straße treffen möchte. Der habe, so glaubt er, in der Tasche, wenn auch nicht einen Revolver, so doch ein Messer. Sie stellen sich vor. Grass findet Ranicki freundlich. Ranicki ist immerhin erleichtert, dass der junge Mann sich manierlich vorstellt und ein schönes Deutsch spricht. In dem Gedicht für Ange Wirth wird Grass die Begegnung später so beschreiben. »Und als ich zurück nach Warschau kam und du mich beiläufig mit jenem Unüberhörbaren bekannt gemacht hast, der beladen mit der Last todnaher Erfahrungen ein halbes Jahr später bereits im Westen laut wurde und bald danach die deutschsprachige Literatur nach seinem Maßstab zu vermessen begann, hatte das Folgen für mich, von denen einige nicht frei von Komik waren. Jetzt geht das frische Paar erstmal durch Warschau. Ranicki zeigt dem Wodka-Freund Kirchen und Paläste, interessiert den offenbar nicht. Gut, aber Literatur wird ihn ja interessieren. Wie er die neu entstehende Literatur der Bundesrepublik einschätze, möchte der Kritiker vom Besucher wissen. Der bleibt einsilbig und mürrisch. Gut, geht er eben Name für Name durch. Über irgendwas muss man ja reden. Köppen? Schweigen. Böll? Spöttisches Lächeln. Frisch? Viel zu vornehm. Anders, ja, der sagt ihm was. Anders' neuer Roman, Sansibar, war gerade sehr erfolgreich. Ranicki merkt schon, das passt dem Besucher aus Deutschland nicht. Die fliehende Jüdin in dem Werk, die sei so schön und schick. Was aber, wenn sie hässlich wäre und Pickel hätte? Ranicki äußert sich anerkennend über das Werk. Das hört der Schnauzbartträger nicht gern. Dann eben die großen Alten. Thomas Mann, Hesse, Musil. Es hilft alles nichts. Ich hatte den Eindruck, dass der junge Mann keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht habe, wird Reich Ranicki später schreiben. Schließlich sind sie genug durch die Stadt gelaufen. Ranicki steuert ein schäbiges Gartencafé an, wo man glücklicherweise keinen Alkohol bekommen kann. Er hat noch eine Frage auf Lager. Eine Frage, die wohl die Miene jedes Autors augenblicklich erhält. Woran er denn gerade so arbeite? Da sprudelt es aus dem mürrischen Mann nur so heraus. Er schreibe die Geschichte eines Menschen, die Sache beginne in den 20er Jahren und reiche beinahe bis heute. Wer das denn sei? Ein Zwerg. Zuletzt hatte ich etwas über einen Zwerg in meiner Kindheit gelesen. Es war ein Märchen von Wilhelm Hauff. Was weiter? Fragte ich, nicht eben neugierig. »Dieser Zwerg«, erklärte er mir, »habe auch einen Buckel.« »Wie Zwerg und bucklig auf einmal? Ob das nicht etwas viel des Guten sei?« »Der bucklige Zwerg«, fuhr der junge Mann fort, »sei Insasse in einer Irrenanstalt.« Jetzt reichte es mir. Mehr wollte ich über den geplanten Roman nicht wissen. Aber inzwischen macht sich Ranicki ernsthaft Sorgen um den Gast mit dem irren Blick und dem irren Roman im Kopf. Nur eines scheint ihm sicher. Aus diesem Buch wird nichts werden. Er bringt ihn in sein Hotel zurück. Und beide wissen nur eins. Was für ein langweiliger, überflüssiger Nachmittag das gewesen ist. Günter Grass wird sich später erinnern. Wirth habe ihm erzählt, ein empörter Ranicki habe ihn angerufen, sich beschwert und ihn gewarnt. Pass auf, das ist kein deutscher Schriftsteller. Das ist ein bulgarischer Agent. Reich Ranicki erinnert sich später ein bisschen anders. Ja, er habe in der Tat Ange Wirth nach dem langweiligen Spaziergang angerufen und ihm erzählt, dass da in der Hotelhalle beim besten Willen keiner zu finden war, der aussah wie ein deutscher Schriftsteller. Der einzige Mann, der da saß, hat nicht wie ein Schriftsteller aus dem Wirtschaftswunderland ausgesehen, sondern wie ein ehemaliger bulgarischer Partisan, der jetzt in Sofia als Sportfunktionär tätig ist und den man nach Warschau geschickt hat, um irgendeinen Länderkampf zu vereinbaren. Reich Ranicki hat Grass viele Jahre später darauf hingewiesen, dass seine Version der Geschichte falsch und abwegig sei. Darauf meinte Grass, Er solle doch einfach seine Fassung aufschreiben, er bleibe bei seiner. Das sei doch schön. So habe man zwei Versionen derselben Geschichte. Der Geschichte des Kennenlernens von Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki. Sie werden sich wiedersehen. Schon sehr bald. Wiedersehen in Deutschland. Marcel Reich-Ranicki und Günter Grass, 1958. Warum fährt der Zug denn nicht weiter? Hat jemand Verdacht geschöpft? Was liegt diesmal gegen ihn vor? Jude, Kommunist, abgefallener Kommunist, Geheimdienstmann auf der Flucht ins feindliche Ausland? Der Zug steht an der Grenze zwischen Polen und der DDR. Nur wenige Reisende im Waggon, der Bahnsteig vollkommen leer. Die Kontrollen der polnischen Grenze hat Marcel Ranicki fast problemlos überstanden. Er hat ja auch fast kein Gepäck, nur einen Koffer. Ein paar Manuskripte sind darin, ein deutsch-polnisches Wörterbuch und eine Reiseschreibmaschine. Die Schreibmaschine hatte sie interessiert. Sie haben sie, inklusive der Marke Triumph, in den Pass des Reisenden eingetragen. Jetzt müsste es doch weitergehen. Aber es geht nicht weiter. Ist das derselbe Ort, an dem er vor 20 Jahren aus dem Zug geworfen wurde, mit dem Balzac-Roman »Die Frau von 30 Jahren« und ohne die leiseste Ahnung, wie es weitergehen sollte? Ein bisschen besser konnte er sich diesmal schon vorbereiten, vor allem ist er diese Reise freiwillig angetreten. Aber trotzdem bleibt wieder mal ein ganzes Leben hinter ihm zurück. Marcel Ranicki will nie wieder zurück. Einem Freund hat er einen Tag vor der Abreise den Schlüssel zur Wohnung der Familie in Warschau übergeben. Tosia und der inzwischen 9-jährige Andrew sind nach London geflogen. Jetzt sitzt er hier im Zug an der Grenze und hat Angst. Wird man ihn aus dem Zug holen und verhaften? Ein Mensch ist ein Spielball sonderbarer Mächte. Es kann immer alles passieren. Nach einer Viertelstunde, die dem Reisenden endlos erschien, setzt sich der Zug endlich in Bewegung. Einfach so. Nach kurzer Zeit kommen zwei strenge DDR-Zöllnerinnen in den Waggon, um ihn nochmals zu kontrollieren. Er hat nichts zu verbergen, nichts Geheimes im Koffer. Das Geheime ist im Kopf. Er denkt an die Verse Heinrich Heines. »Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die habe ich im Kopfe stecken.« Am 21. Juli 1958 kommt er in Frankfurt am Main an. Er kann zunächst beim jüngsten Bruder seiner Mutter unterkommen, der aus dem Londoner Exil nach Deutschland zurückgekehrt ist. Marcel Ranicki ist wild entschlossen, sich in der Bundesrepublik durchzusetzen, als Kritiker sein Geld zu verdienen und seine Familie zu ernähren. Sein erster Gang führt ihn in die Redaktionsräume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Den Warschau-Korrespondenten des Blattes, Hans-Jakob Steele, hatte er in Polen kennengelernt. Jetzt trifft er hier auf den Feuilleton-Chef Hans-Schwab Felisch. Ein freundlicher Herr. Auch er ist in Berlin zur Schule gegangen, so haben sie gleich etwas zu bereden. Ob er ein Manuskript dabei habe, fragt Schwab Felisch. Hat er natürlich. Ein Text über ein Buch des in Polen damals populären Jarosław Iwaszkiewicz. Schwab Felisch liest, sagt, ja, das ist in Ordnung. Und dass sie es gleich in dieser Woche bringen werden. Gekürzt werde nichts. Da ist aber noch etwas, das der frischgebackene Kritiker ansprechen muss. Sein Name, das sei etwas kompliziert. In Polen heiße er Ranicki, sein eigentlicher Name sei jedoch Reich. Unter welchem Namen er schreiben solle? Schwab Felisch fällt die Antwort leicht. Machen Sie es wie ich? Nehmen Sie einen Doppelnamen, am besten den kurzen zuerst, das klinge besser. Der Besucher ist sofort einverstanden. Schreiben Sie Marcel Reich-Ranicki. Dann stellt ihm Schwab Felisch noch schnell einen anderen Mann vor. Der Feuilleton-Chef lächelt ein wenig zweideutig ironisch, als er den Namen ausspricht. Friedrich Sieburg, Chef des Literaturteils und damals Deutschlands originellster und mächtigster Literaturkritiker, wie Reich-Ranicki später schreiben wird. Ein Mann der alten Schule, noch aus dem legendären Feuilleton der Frankfurter Zeitung in der Weimarer Republik, damals schon Gegenspieler von Josef Roth, den er um dessen Posten als Frankreich-Korrespondent brachte. Die Nazi-Zeit hatte Siburg sehr gut überstanden, wurde 1939 in den Auswärtigen Dienst berufen, war ab 1940 Sonderbeauftragter an der Deutschen Botschaft in Brüssel, wurde schließlich Botschaftsrat, ab 1941 Mitglied der NSDAP. Von 1940 bis 1942 lebte er im von Deutschland besetzten Frankreich und hielt dort im März 1941 eine Rede vor der sogenannten Groupe Collaboration, in der er erklärte, er sei durch das Leben in Frankreich zum Kämpfer und Nationalsozialisten erzogen worden. Diesem Mann also wird der neue Mitarbeiter jetzt vorgestellt. Marcel Reich-Ranicki, so wird ihn die Welt kennenlernen, so nennen nun endlich wir ihn auch, hatte damals schon einiges über Siburgs Vergangenheit gehört. Er schreibt, ich hatte Anlass genug, ihm zu misstrauen. Siburg ist außerdem dafür bekannt, dass er die neue deutsche Literatur, vor allem die der Gruppe 47, verachtet. Da ist der neue neugierige Mitarbeiter ja gleich an den Richtigen geraten. Ihm sei aufgefallen, so Reich-Ranicki, dass im Literaturteil der Zeitung Bücher aus der DDR gar nicht besprochen würden. Hätte ich mir die Bemerkung erlaubt, dass in der Frankfurter Allgemeinen die mongolische Lyrik nicht beachtet werde und die bulgarische Dramatik ebenfalls nicht, seine Verwunderung wäre kaum größer gewesen. Dann aber nennt Reich-Ranicki einen Namen: Arnold Zweig. Über dessen neues Werk, Die Zeit ist reif, würde er gerne schreiben. Da hält sich Siburgs Miene auf. Ja, das sei doch was anderes. Zweig sei noch einer der großen Alten. Reich-Ranicki bekommt den Auftrag, verlässt die FAZ als freier Mitarbeiter und schreibt den bestellten Text über Arnold Zweigs neuen Roman. Der erscheint dann gleich als Aufmacher der Literaturbeilage zur Frankfurter Buchmesse 1958. Einen prominenteren Platz hat der Literaturteil nicht zu vergeben. Der märchenhafte Aufstieg des Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki hat begonnen. Er ist 38 Jahre alt. Aber das genügt ihm nicht. Das reicht auch nicht. Er muss ja Geld verdienen. Und er ist in diesen Tagen, in seinem ganzen kommenden Leben, vor allem zu einer Sache entschlossen. Er wird hier in diesem Land nicht als Opfer auftreten, nicht als Flehender, um Mitleid Bittender. Ich war fest entschlossen, auf keinen Fall als Verfolgter oder als hilfsbedürftiger Emigrant aufzutreten, als Bittsteller. Machtlos, wehrlos, kampflos hatte man ihn vor 20 Jahren aus dem Land geworfen. Das würde ihm nicht noch einmal passieren. Er war entschlossen zu kämpfen wie ein Löwe. Und es gab einen einzigen, auf den er sich bei diesem Kampf verlassen wollte. Auf sich selbst. Er fährt nach Hamburg in die Redaktion der Welt. Auch dort darf er in Zukunft schreiben. Siegfried Lenz begleitet ihn zum Abteilungsleiter des Norddeutschen Rundfunks und zu allen Chefs, die er kennt. Er wollte mir überall den Weg bahnen. Und in den meisten Fällen gelang ihm dies. Marcel Reich-Ranicki veröffentlicht in den ersten 6 Monaten, die er wieder in Deutschland ist, 38 Aufsätze und Artikel. Er kämpft wie ein Besessener um Geld und Anerkennung. Eine der besten Nachrichten der ersten Monate in Deutschland kommt auf einer unscheinbaren Postkarte zu ihm nach Frankfurt. Hans-Werner Richter hat sie geschrieben, den er bei seiner Reise vor einem Jahr kurz kennengelernt hatte, der Dompteur, Initiator, Organisator der Gruppe 47. Er lädt Marcel Reich-Ranicki zur nächsten Tagung ein. 31. Oktober 1951. Hotel Adler, Großholzleute im Allgäu. Kaum im Land, schon im umherreisenden literarischen Zentrum des Landes. Ein Traum. Natürlich fährt er hin. Ein alter Landgasthof am Rande des Schwarzen Grats im Allgäu. Bunt bemalte Fassade, direkt am Wald, eine Unmenge von Geweih an den Wänden der großen Gaststube, 500 Jahre alt. Hier haben schon die Aufständischen der Bauernkriege ihren Versammlungsort gehabt. Und die junge Marie Antoinette, bevor sie Königin von Frankreich wurde, logierte hier. Abgeschieden, mit Blick auf die Berge. Marcel Reich-Ranicki ist etwas beklommen, als er ankommt. Er kennt kaum jemanden, fühlt sich isoliert. Zum Glück ist Angie Wirth auch da. Und es war wohl zu befürchten, der Schnauzbart mit der Zwergengeschichte. Er ist aus Paris gekommen, zusammen mit Anna, seiner Frau, der Tänzerin. Die Zwillinge, vor einem Jahr in Paris geboren, sind bei ihren Eltern geblieben. Grass will seine Frau dabei haben an diesem Wochenende, das ein Triumph für ihn werden soll. Die Geburt des Zwergs Oskar Mazerat vor den Augen und Ohren der deutschen Literatur. Da muss sie einfach Zeugin sein. Sie haben immer noch kaum Geld, aber dafür große Zuversicht. Siegfried Unseld vom Surkamp Verlag hat Grass vor ein paar Tagen geschrieben, um das ganze Manuskript des Romans, von dem er schon gehört hatte, zu erbitten. Grass selbst platzt einerseits vor Selbstgewissheit und vor Stolz auf das, was all die Jahre in ihm gearbeitet hat, was er geformt und umgeschrieben und weitergeschrieben hat. Andererseits, was ist ein Text, den noch keiner gelesen hat? Wie leicht zerplatzt Größenwahn, wenn das Publikum lächelt, spottet oder schweigt und verständnislos guckt? In der Mittagspause geht er auf den Kritiker aus Polen zu, mit dem er sich einen langen Nachmittag in Warschau nicht verstand. Den hätte er hier nicht erwartet. Was macht der hier? Will er bleiben? Woher kommt er eigentlich wirklich? Wahrscheinlich erzählt ihm Marcel Reich-Ranicki kurz von Wrocławek, der Stadt an der Weichsel. Dann fragt ihn der Schnauzbart, was sind Sie denn nun eigentlich? Ein Pole, ein Deutscher oder wie? Noch niemand hatte Reich-Ranicki, seit er in Deutschland ist, diese Frage gestellt. Er denkt, die Worte oder wie deuten wohl noch eine dritte Möglichkeit an, die, wie später noch oft in Reich-Ranickis Leben, schamhaft ausgespart wird. Die Möglichkeit, oder sind Sie Jude? Reich-Ranicki antwortet schnell, ich bin ein halber Pole, ein halber Deutscher und ein ganzer Jude. Vielleicht hat Reich-Ranicki in diesem Moment an eine andere Selbstcharakterisierung aus der Literaturgeschichte gedacht. Josef Roth, der ostjüdische, österreichische Journalist und Schriftsteller, Autor der Bücher »Flucht ohne Ende« und »Juden auf Wanderschaft«, schrieb im französischen Exil über seine Multi-Identität, »Ich bin ein Franzose aus dem Osten, ein Humanist, ein Rationalist mit Religion, ein Katholik mit jüdischem Gehirn, ein wirklicher Revolutionär.« Grass jedenfalls ist begeistert von der Selbstcharakterisierung des Kritikers. Der selbst ist innerlich weniger zufrieden. Es stimmt doch alles nicht. Es war effektvoll, aber falsch. Nie war ich ein halber Pole, nie ein halber Deutscher. Und ich hatte keinen Zweifel, dass ich es nie werden würde. Ich war auch nie in meinem Leben ein ganzer Jude, ich bin es auch heute nicht, wird er 40 Jahre später in seiner Autobiografie schreiben. Aber es ist nun mal gesagt, der Dichter aus Danzig ist glücklich darüber, Reich-Ranicki nicht ganz unfroh über den guten Effekt. Am Abend sitzen sie wieder mit ein paar anderen zusammen bei einem Glas Wein. Und hier passiert etwas, was Marcel Reich-Ranicki in all den kommenden Jahren nicht wieder passieren wird. Es wird nicht wieder passieren, bis er auf eine junge Frau trifft, die im weiteren Verlauf ihres Lebens in den Untergrund gehen und Terroristin werden wird, bis er Ulrike Meinhof trifft. Sie wird die zweite sein. Aber zum ersten Mal im Leben von Marcel Reich-Ranicki in Deutschland wird ihm diese Frage hier in Großholzleute im Allgäu gestellt, in dem alten Gasthaus am Schwarzen Grat. Wie haben Sie eigentlich den Krieg überlebt? Wer genau die Frage gestellt hat, ist nicht ganz klar. Günter Grass war jedenfalls in der Runde am Abend dabei. Reich-Ranicki denkt etwas nach. Er ist neu in der Runde, neu in diesem Nachkriegsland. Er weiß, vermutlich alle, die hier mit ihm am Tisch sitzen, sind Soldaten der Wehrmacht gewesen, einige vermutlich auch in Polen. Und so wählt er besonders harmlose Episoden aus, denn er will nicht die Laune der Anwesenden verderben. Er erzählt also die Geschichte aus dem Keller der Gavins. Wie ich mich in düsteren Stunden als ein Geschichtenerzähler betätigte, der seine Stoffe der Weltliteratur entnahm. Günter Grass ist schon wieder von dem Mann begeistert. Von dem, was er da erzählt und wie er sich mit der Literatur ins Leben zurückgeredet hat. Und er bittet ihn um Erlaubnis, diese Episode eines Tages verwenden zu dürfen. Für ein Buch, einen Roman, er weiß es noch nicht genau. Reich-Ranicki willigt gerne ein. Am nächsten Tag geschieht dann deutsche Literaturgeschichte unter Hirschgeweihen. Hans-Werner Richter im Sessel, die Leute im Saal übernächtigt, bereit zu Spott und Schadenfreude, nichts Besonderes erwartend. Den Grass, der sich jetzt neben Richter setzt, den kennen Sie doch schon. Seit er zur Gruppe gehört, liest er jedes Mal, etwas übereifrig, aber gut. Es wird nicht uninteressant werden, aber auch nicht irre neu. Immerhin, er hat diesmal einen wirklich dicken Stapel Blätter dabei, ein ganzer Roman, die Blechtrommel. Richter läutet mit der Kuhglocke. Der Berichterstatter des Spiegel wird schreiben, im Sessel rechts neben ihm, die Lippen unter dem schwarzen Schnauzbart zu einem verbissenen Lächeln verzerrt, beide Hände an einen Packen Manuskriptpapier geklammert, erprobte währenddessen ein junger Autor Atemtechniken. Nach einem letzten Blick in den Halbkreis grinsender, flüsternder, gähnender Gesichter begann er zu lesen. Und Günter Grass liest und liest. Und jeder Spott, jedes Gähnen, jedes Grinsen ist aus den Gesichtern verschwunden. Er reißt das Publikum mit, er springt es an und merkt selbst, wie gut das ankommt, was er liest. Noch während der Lesung geht Siegfried Unseld auf Hans-Werner Richter zu und flüstert ihm ins Ohr, Sie sollten den Preis wieder vergeben. Den Preis der Gruppe 47. Mehrere Jahre war er gar nicht mehr vergeben worden. Es war gar nicht recht klar, ob es ihn überhaupt noch gab. Das wusste nur der Chef. Nach der Lesung wurde Günter Grass geradezu bestürmt. Eine Art Wirbelsturm, so erinnert er sich, hatte Grass ausgelöst. Autoren und Lektoren telefonierten mit ihren Verlegern, berichteten, dass etwas Ungeheures vorgefallen sei. Diesen Roman, den müsse man im Verlag haben. Dann war klar, dass der Preis vergeben werden sollte. Ja, musste. Schnell stand das Preisgeld, das von Verlegern aufgebracht werden musste, bei 6.500 D-Mark. Eine herrliche Summe für Grass, der wieder mal fast ohne Geld in der Tasche angereist war. Nie mehr wird Günter Grass Geldsorgen haben. Der Roman, der berühmteste und wirkungsvollste der deutschen Nachkriegsliteratur werden sollte, war in der Welt. Und Marcel Reich-Ranicki war dabei gewesen. Hat auch er den Triumph gleich als solchen erkannt? Der Kritiker Reinhard Baumgart erinnerte sich später, Reich-Ranicki habe den Roman damals schon vor Erscheinen für gescheitert erklärt. Joachim Kaiser meinte, Reich-Ranicki habe schon damals vollmundig daneben gelegen. Und Angé Wirth behauptete, dass sein Freund Marcel damals eine fantastische Chance verpasst habe, als er beim Start seiner Kritikerlaufbahn dieses Meisterwerk nicht erkannt habe. Aber war das so? In seinen Erinnerungen schreibt er, das Gelesene hätte ihn damals nahezu begeistert. Und es spricht einiges dafür, dass er sich da besser erinnert als seine Kritikerkollegen und Freunde. Denn er schrieb damals kurz nach seiner Rückkehr vom Treffen einen Bericht für die Zeitung »Die Kultur«. Die beiden Kapitel hatten es in sich. Grass schreibt eine unkonventionelle, kräftige, ja sogar wilde Prosa, deren Rhythmus schon jetzt unverwechselbar ist. Er kann beobachten und schildern, seine Dialoge sind vorzüglich, sein Humor ist grimmig und originell und er hat viel zu sagen. Seine Prosa reißt manchmal hin und provoziert manchmal zum Widerspruch, aber man kann ihr gegenüber nie gleichgültig sein. Sie stammt aus der Feder eines echten Talents. Mit dem endgültigen Urteil über diesen Roman wird er bis zum Erscheinen des Buches im Oktober 1959 warten. Aber auch dann wird er noch warten, bis die vorerst letzte Hymne auf die Blechtrommel verklungen ist. Dann erst erscheint seine Rezension, sein Urteil. Blitzruhm für beide. 1959 bis 1961. Aber zunächst sehen wir zwei Raketen am Start, plötzlich in den Himmel des literarischen Ruhms geschossen. aus einem Heizungskeller in Paris und einem Geheimkeller bei Warschau hoch hinauf, wo alle sie sehen können und bewundern und fürchten. Günter Grass ist zusammen mit Anna über München zurück nach Paris gefahren. Unterwegs hat er ihr einen Plattenspieler, den man Schneewittchensarg nennt, gekauft. Das Preisgeld wird gewiss bald eintreffen. In Paris schreibt er die dritte und letzte Version fertig. Das Buch soll beim Kleinverleger Günter Neske erscheinen. Dem hatte er es bei einigen Weingläsern letzten Sommer im Tessin versprochen. Dabei aber leider übersehen, dass der Münchner Luchterhand Verlag, der seinen ersten Gedichtband »Die Vorzüge der Windhühner« verlegt hatte, sich schon eine Option auf sein nächstes Buch gesichert hatte. Grass hadert, klagt, er will da nicht hin. Schließlich gibt er auf. Der Luchterhand-Verleger Eduard Reiferscheid lässt Dichter samt Manuskript in seinem Mercedes mit Chauffeur an der Grenze abholen, lädt den Autor in ein glänzendes Restaurant ein, die beiden trinken, essen, feiern das Buch und sind sich schließlich einig. 4.000 Mark Vorschuss und die höchste im Verlag bis dahin ausgehandelte prozentuale Autorenbeteiligung. Grass ist froh, der Verleger auch. Die Blechtrommel kann erscheinen. Im Herbst 1959 erscheint sie dann auch. Das Buch wird von der Kritik gefeiert. Paul Celan schreibt ihm, er ziehe den Hut vor Oskar Mazerat und seiner, also auch des Dichters, Blechtrommel. Es gibt nicht viele Trommler wie diesen, Paul. Schnell sind 30.000 Bücher verkauft, auch mit ausländischen Verlagen werden Vertrag auf Vertrag abgeschlossen. Günter Grass tanzt auf der Frankfurter Buchmesse mit Anna bis in den Morgengrauen auf Stühlen und Tischen. Er ist ein Star, er hat Geld, Ruhm, eine traumhafte Frau, Zwillinge und Ideen für so viele weitere Bücher im Kopf. Auch Marcel Reich-Ranitzkys Aufstieg ist schnell und märchenhaft. Wenn auch noch nicht unter gar so großer Anteilnahme des Publikums, aber es ist schon eine Art Wunder, wie dieser 38-jährige Flüchtling mit nichts außer einem Köfferchen in der Hand und der deutschen Literatur im Kopf in Windeseile zu einem wichtigen, vielgelesenen, respektierten Literaturkritiker wird. Der zum Springer-Konzern gehörenden Tageszeitung Die Welt schlägt er Anfang 1959 gleich eine ganze Artikelserie vor über Autoren in der DDR. Ein damals tollkühnes Unterfangen, denn kaum jemand im Westen interessierte sich für die Werke, die jenseits des Eisernen Vorhangs erschienen. Und schon gar nicht der Springer Verlag, der die Bezeichnung DDR lange gar nicht und schließlich bis zu ihrem Untergang in all seinen Publikationen nur in Anführungsstrichen erscheinen ließ. So musste auch für die Serie über DDR-Schriftsteller ein Kompromisstitel gefunden werden: Deutsche Schriftsteller, die jenseits der Elbe leben. Die Serie machte Reich-Ranitzky in der deutschsprachigen literarischen Welt bekannt, aber kostete ihn zunächst die weitere Mitarbeit bei der FAZ. Die Reich-Ranitzkys lebten in einer winzigen Einzimmerwohnung in Frankfurt. Aber zumindest er, der Kritiker, fühlte sich nicht bedrängt und arm. Er hatte den ersten Zipfel seines Lebenstraums in der Hand. Und er würde diesen Zipfel nicht mehr loslassen. Er würde so lange an ihm ziehen, bis die ganze Decke, das ganze Tuch, der ganze Ruhm, die ganze Macht ihm gehören würde. Im Herbst 1959 lädt Hans-Werner Richter ihn zur nächsten Tagung der Gruppe 47 ein. »Lieber Marcel Ranitzky, ich kann Sie als Kritiker nicht mehr entbehren. Es wird Ihnen wahrscheinlich nicht entgangen sein, dass Sie einen neuen Ton in die Diskussion getragen haben. Bei aller Schärfe ein Ton echter und nicht angenommener Toleranz. Und genau dieser Ton ist es, den die Gruppe braucht.« Und auch die wichtigste Wochenzeitung Deutschlands braucht diesen Ton. Die Hamburger Die Zeit wirbt um den Kritiker, will seine Texte drucken. Und da auch der Norddeutsche Rundfunk zu dieser Zeit ein wichtiger Arbeitgeber für ihn ist, zieht die Familie Anfang 1960 nach Hamburg. Immer noch in bedrängte, kleine Verhältnisse. Aber immerhin wieder ein Neubeginn unter noch etwas besseren Vorzeichen. Und vor allem ein fantastischer Arbeitgeber, von allen wichtigen Personen gelesen. Die Zeit wird das Organ seines ersten echten Ruhms werden. Schon bald werden seine Texte mit der hervorgehobenen Unterzeile »Marcel Reich-Ranitzky bespricht« erscheinen. Für seinen ersten Auftritt dort muss er sich natürlich etwas Besonderes ausdenken. Er muss die Bühne betreten und das Publikum zum Hinsehen zwingen. Es darf nicht der Anschein geweckt werden, dass er hier durch den Hintereingang schleichen werde. Nein, nein, Scheinwerfer an und alle auf den Mann mit den dicken Brillengläsern, der Zahnlücke und dem lustigen Akzent. Es ist der 1.1.1960. Sein erster Zeitartikel erscheint. Titel: Auf gut Glück getrommelt. Es ist eine Abrechnung. Die Abrechnung mit einem Mann, der, so Reichranitzky, sein Talent verschleudert, der provoziert wie ein Kind nur um des Provozierens willen, der die Worte nicht halten kann, der ein Kunstwerk simuliert wie ein Hypnotiseur vor betrunkenem Publikum, ein Verzauberer, ein Sketcheschreiber, Possenreißer, auf alle Fälle kein wirklicher Romancier. Günter Grass, wie Marcel Reichranitzky ihn in seiner ersten Kritik beschreibt, ist ein geigender Zigeunervirtuose. Und die ganze Blechtrommel, das Werk eines albernen, ungezogenen, provokationssüchtigen Kindes. Im Grunde liest sich diese Rezension wie eine nachgeholte Beschreibung ihres ersten Zusammentreffens. Ein betrunkener, angsteinflößender, ungepflegter, zigeunerhafter Mann, ohne Ahnung von Literaturgeschichte, aber mit der kindlich selbstbewusst vorgetragenen Vision eines Jungen, der nicht wachsen will, eines ewigen Zwerges, eines lächerlichen, bösartigen Trommlers, der die Welt zersingt, während sein Schöpfer von Thomas Mann nichts wissen will. Am häufigsten kommt in der Kritik das Wort Verhängnis vor. Seine große stilistische Gabe wird dem Grass zum Verhängnis. Und da die Blechtrommel von der anekdotischen Szene lebt, werden dem Autor seine Lust am Fabulieren und seine manchmal bewundernswerte Fantasie schließlich zum Verhängnis. Auch sein Humor wird ihm zum Verhängnis. Und schließlich, Fantasie ohne epischen Atem ist im Roman verhängnisvoll. Reichranitzky präsentiert hier in seiner ersten großen Kritik seine ganze rhetorische Kraft. Vor allem die Kunst des Emporlobens in den Himmel des Staunens, um das soeben Gelobte mit doppelter Wucht auf den Boden stürzen zu lassen. Das ist großartig geschrieben. Welch ein Sketch! Aber ach, ein Sketch nur. Und Zigeunermusik in allen Ehren, sie ist urtümlich und wild, leidenschaftlich und zügellos, strotzt von Vitalität und elementarer Musikalität. Und was wäre dagegen einzuwenden? Überhaupt nichts. Die Sache wird erst bedenklich, wenn man virtuose Darbietungen dieser Art mit Kunst zu verwechseln beliebt. Ja, und wer verwechselt diese Zigeunermusik mit Kunst? Wer ist so enthusiastisch, überwältigt, betrunken und hypnotisiert, dass ihm oder ihr diese Verwechslung unterlaufen konnte? Es ist, Reichranitzky kündigt es gleich im ersten Satz seines ersten Textes in der Zeit an, fast die gesamte deutsche Kritik. Sie ist der wahre Gegner, den er hier über den Umweg des Zigeuners aus Danzig angreift. Das ist sein Kampf. Der Neuling aus dem Ghetto, der nie eine Universität besuchen durfte. Der aus dem Land geworfene, der von den Deutschen zum Tode verurteilte Kritiker. Er sagt ihnen allen den Kampf an. All den betrunkenen, hypnotisierten, verzauberten, von dem Mann mit dem Messer bedrohten und betrogenen da draußen sagt er, der Nüchterne, der Klare, der Unbestechliche, seine Wahrheit ins Gesicht. Aber bei all der Schärfe und der grundsätzlichen Kritik, die dem Werk, das heute als das bedeutendste Romanwerk der deutschen Nachkriegsliteratur gilt, abspricht, überhaupt Kunst zu sein, ist die Kritik am Schöpfer dieses Buches nicht fundamental. »Die Blechtrommel ist kein guter Roman«, schreibt Reichranitzky am Ende seiner Kritik, »doch in dem Grass scheint alles in allem Talent zu stecken.« Er muss mit den Feinden seines Talents kämpfen. Sie sind in seiner eigenen Brust zu finden. Wir wünschen ihm sehr, sehr viel Glück. Das hat er. Günter Grass ist nun berühmt und berüchtigt. Denn echte Feinde hat er auch gleich. Und damit ist nicht der kritische Kritiker gemeint, sondern Politiker und ängstliche Moralisten, die den Mann mit dem Schnauzbart einen Pornografen nennen, einen Jugendgefährder, Autor von Schweinereien aller Art. Im Jahr 1960 wird ihm der renommierte Bremer Literaturpreis zuerkannt, dotiert mit 8.000 Mark. Grass freut sich vor allem über die in Aussicht gestellte Summe. Er hat mit seiner Familie Paris verlassen und ist nun auf Wohnungssuche in Berlin. Die Tantiemen für den Roman fließen nicht so schnell, da passt das Preisgeld ausgezeichnet ins Familienbudget. Doch die Entscheidung der Jury wird vom Bremer Senat abgelehnt. Steuergelder verschwenden für kaschubische Schweinereien? Das scheint den Senatoren verantwortungslos. Sie berufen sich auf § 184 des Strafgesetzbuches, der die Verbreitung oder Förderung von Pornografie unter Strafe stellt. Das ist ihr Rettungsparagraf, um sich von diesem unappetitlichen Preisträger zu befreien. Und auch ein Schriftsteller, Manfred Hausmann, Mitglied der Jury, der bei der Entscheidung erkrankt war, springt den prüden Senatoren bei. Es handle sich bei der Blechtrommel um eines jener Werke, die nicht der Aufrüttelung und Aufschreckung, sondern der Gefährdung, wenn nicht der Zerstörung der menschlichen Seele und des menschlichen Geistes dienen. Grass kann mit all der Aufregung, dem Skandal und der Kritik gut leben. Schade ums Geld ist es natürlich, aber er hat jetzt bei vielen nicht nur konservativen Bürgern den Ruf als deutscher Bürgerschreck, als Provokateur, als Tabubrecher um des Tabubrechens willen. Marcel Reich-Ranicki, der ihm in seinem Verriss unter anderem genau das vorgeworfen hatte, auch ist seine geradezu kindische Wonne, die dem Autor seine Provokationen bereiten, recht bedenklich, wird sich überlegen müssen, in welch prüde Nachbarschaft er sich da begibt. Denn die Gegner werden lauter, ihre Waffen schärfer. Das nächste Buch von Grass droht gar auf den Index für jugendgefährdende Schriften gesetzt zu werden. Es ist die Geschichte von der Katze und der Maus, von Außenseiter und Mittäter im Danzig der frühen 40er Jahre, von geheimer Schuld und Sühne. Die Geschichte von zwei Freunden, Pilenz und Malke, der eine Mitglied der Danziger Nazi-Gesellschaft, der andere nicht. Die Novelle »Katz und Maus« erschien 1961 und ist der zweite Teil der später um den Roman »Hundejahre« erweiterten Danziger Trilogie von Günter Grass. Malke ist halbweise, ein Außenseiter, gezeichnet durch einen überdimensionierten Adamsapfel und seine ganze Jugend über damit beschäftigt, seinen Makel zu verbergen, durch herausragende Leistungen ein geachteter oder zumindest nicht verachteter Teil der Gesellschaft zu werden. Und einmal, als Marke schon schwimmen konnte, lagen wir neben dem Schlagballfeld im Gras. So fängt die Novelle an. Der riesige Adamsapfel zieht alle Blicke auf sich. Es ist Malkes Mal, stets sichtbarer Beleg seines Andersseins. Pilenz, der Freund, setzt eine Katze an auf diesen Höcker am Hals, der aussieht wie eine Maus. Und sie springt, wie von Pilenz gewünscht, Malke an die Gurgel. Eine Attacke auf Umwegen. Doch Malke trägt zunächst nur einige Kratzer davon. Pilenz, der Erzähler, fährt fort. Ich aber, der ich deine Maus einer und allen Katzen in den Blick brachte, muss nun schreiben. Selbst wären wir beide erfunden, ich müsste dennoch. Schreiben aus einer verborgenen Schuld heraus. Malke verbirgt sein Anderssein mal mit einem umgehängten Schraubenzieher, mal mit einem Marienbild, schließlich mit einem gestohlenen Ritterkreuz, dem populärsten nationalsozialistischen Kriegsorden. Das Kreuz bringt ihm die größte Anerkennung. Also macht sich der Außenseiter auf, ein echtes Ritterkreuz im Krieg zu erwerben, was ihm gelingt. Doch als er in seiner alten Schulaula einen Vortrag über Krieg und Heldentaten halten will, wird ihm das aufgrund des früheren Diebstahls verwehrt. Marke, der alles Militärische ohnehin verachtet und vom Kriegsgeschehen vor allem einen wahrheitsgetreuen Bericht liefern wollte, entschließt sich zur Desertion und somit zum endgültigen und diesmal strafbaren Außenseitertum. Der Zwillingsfreund, der sorglos andere, der Berichterstatter und Biograf Pilenz also, gibt vor, ihm zu helfen. Er rudert ihn zu einem halb versunkenen Minensuchboot, übergibt ihm Proviant und verspricht, ihn später zu einem schwedischen Dampfer zu rudern, der vor Danzig ankert. Doch er kommt nicht zurück. Den Dosenöffner, der für Malke überlebenswichtig gewesen wäre, wirft Pilenz ins Meer. Ist Marke tot? Ist Pilens schuld? Er, der Erzähler, ist nach dem Verschwinden des Freundes mit der Maus am Hals enger mit diesem verbunden als je zuvor. Die Ahnung eigener Schuld treibt ihn um. Auch die Frage, ob er an der Deportation eines Lehrers ins KZ Stutthof Schuld hat, bleibt offen. Der Erzähler zweifelt und hofft, ich hoffe, nicht gegen ihn ausgesagt zu haben. Pilens weiß es nicht, aber er ahnt seine Schuld. Diese Ahnung wird ihm bleiben, wie die Stille, die er hörte, als er doch noch nach Malke suchte. Seit jenem Freitag weiß ich, was Stille ist. Stille tritt ein, wenn die Möwen abdrehen. Nichts vermag mehr Stille zu bewirken als ein arbeitender Bagger, dem der Wind die eisernen Geräusche wegstemmt. Aber die größte Stille bewirkte Joachim Malke, indem er auf meinen Lärm keine Antwort wusste. Sein Lärm und Malkes Schweigen, seine Schuld und Malkes Verschwinden, der Lehrer im KZ Stutthof, und vielleicht hat er sogar gegen ihn ausgesagt. Deutsche Schuld, seine eigene Schuld, eine mögliche unsichtbare Schuld. Das Lebensthema von Günter Grass liegt in dieser frühen Novelle erstmals vor uns. Die Blechtrommel hatte das Panorama vor dem Leser ausgebreitet. Es war die Welt von Danzig während der Nazi- und der Kriegszeit, die Nachkriegszeit im Westen, aus der Sicht eines unbarmherzigen, protestierenden, klarsichtigen, moralischen, mächtigen Kindes, von außen betrachtet. Aus der Welt der Anstalt, dem Gefängnis der Irren, der wahren Außenseiter. Eine Mitschrift des Protestes. Mit Katz und Maus sind wir als Leser mittendrin im Kampf um Schuld und Tat und unterlassenen Widerstand. Marcel Reich-Ranicki schweigt zu diesem Buch zunächst. Er wird es später immer wieder als eines von Grass stärksten Werken bezeichnen, aber erstmal lässt er seinen großen Verriss der Blechtrommel nachwirken. Vom weltweit wachsenden Ruhm des Autors und seines Erstlings und den Attacken von rechts sicher langsam etwas irritiert. Er weiß ja längst, dass er mit seinem Verriss daneben gelegen hat. Auf Dauer wird ihm das dann doch wohl schaden können, einen solchen Solitär verkannt zu haben. Aber noch wartet er. Die Gelegenheit zur Revision wird sich schon noch finden. Erst einmal gilt es, seine Machtposition bei der Zeit zu festigen. Er ist noch nicht fest angestellt. Er ist zwar langsam auch ein beim Publikum bekannter Name, aber sicher ist noch gar nichts. Er ist bislang noch zu keiner Redaktionskonferenz der Zeit eingeladen worden. Er arbeitet weitgehend isoliert in seiner kleinen Wohnung im Hamburger Vorort Niendorf. Seine Kontakte zur Außenwelt, das Telefon und die Schreibmaschine. Eine Art Heimat war für ihn die Gruppe 47 geworden. Hier war er einmal im Jahr in seinem Element. Hier lebte er auf, fühlte sich vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben wirklich einer Gruppe zugehörig. Hier konnte er alle seine Stärken ausspielen, sein polemisches Talent, seine Schnelligkeit, seine Rhetorik, seine Liebe zur Literatur und seine Angriffslust, auch seine Rücksichtslosigkeit. Hier war seine sich oft überschlagende Stimme, sein Lispeln, seine eigenwillige Diktion keine Schwäche, sondern wurde zu seinem Markenzeichen. Jedes Mitglied der Gruppe konnte den Urheber seiner Urteile sofort mit verbundenen Augen erkennen. Martin Walser hat das Spiel der Kritiker schon 1962 in einem Brief an einen jungen Autor beschrieben. Darin gibt er einem Neuling, der zum ersten Mal bei der Gruppe ist, Ratschläge zum Umgang mit den Gewaltigen. Zu Marcel Reich-Ranicki schreibt er, »Wenn du ihm zuhörend glaubst, er hätte das, was er dir sagt, schon gewusst, bevor er deiner Lesung zuhörte, so beweist du dadurch nur, dass dir solche Fertigkeit fremd ist. Bedenke bitte immer, der Kritiker ist in jedem Augenblick einer. Der Autor hat Pausen. Und selbst wenn Reich-Ranicki etwas sagt, was er schon vor deiner Lesung wusste, so ist es doch deine Schuld, dass ihm das jetzt wieder einfällt. Lass dich nie dazu hinreißen, einem Kritiker einen Vorwurf zu machen. Wisse vielmehr, der Autor ist verantwortlich für das, was dem Kritiker zu ihm einfällt. Ja, ich weiß, das ist eine schreckliche Verantwortung, aber noch steht ja Reich-Ranicki vor dir, und das ist gut so, denn wie auch immer seine Vorgänger mit dir verfahren sein mögen, er wird dich nicht ganz verloren gehen lassen. Natürlich will auch er zeigen, dass streunende Adjektive und Vergleiche, die nur noch von verheirateten Entomologen gewürdigt werden können, seine kritischen Sinne beleidigt haben. Natürlich reitet auch er gern laut und prächtig über den Markt wie König Drosselbart, der Ahnherr aller Kritiker, und zerdeppert dir deine Keramik. Aber ohne den Oberton einer spröden, fast preußischen Güte kann er einfach nicht schimpfen. Eine nordöstliche Mutter ist er, in den Westen gekommen, um mit glänzenden Augen seinen Tadel so lange vorzutragen, bis sich eine Familie von solchen, die nur von ihm getadelt werden wollen, um ihn versammelt. Sollte die Gruppe 47 je eine Abordnung zu irgendwelchen Literaturolympiaden schicken, so wird der Mannschaftstrainer, der für zeitiges Schlafengehen, Beseitigung von internen Intrigen und Ausräumung von Wettbewerbsneurosen sorgt, zweifellos Reich-Ranicki sein. Unnachsichtig ist er nur gegen die geistigen Gegenden, aus denen er selber stammt. Möglich, dass er so Heimweh bekämpft. Das war schon beinahe eine Liebeserklärung. Und wer hätte gedacht, dass ihn nach 3,5 Jahren in Deutschland einer der gewichtigsten jungen deutschen Autoren zum Trainer der deutschen Mannschaft einer denkbaren Literaturolympiade machen wollte. Bundestrainer Reich-Ranicki. Und mit der Unnachsichtigkeit gegenüber den Regionen seiner geistigen Herkunft war gewiss sein herber Verriss des Debütromans des Kollegen aus Danzig gemeint. Ein Verriss des Landsmanns, um das eigene Heimweh zu bekämpfen? Eine Möglichkeit. In Wahrheit stand es in dieser Zeit längst wieder schlimm um seinen Stand in der neu gewonnenen Heimat. Starke Kräfte in der Gruppe hatten sich gegen Reich-Ranicki gewandt. Er störe, sei zu laut, zu eitel und arrogant, er habe keinen Sinn für Freundschaften. Ein Fremder. Die Autoren Günther Eich, Ilse Eichinger und Wolfgang Hildesheimer sind die Initiatoren dieses Protests. Sie stellen Richter ein Ultimatum. Reich-Ranicki müsse aus der Gruppe verschwinden, sonst kämen sie nicht wieder. Am 26. September 1961 schreibt Hans-Werner Richter einen Brief an Siegfried Lenz mit der Bitte um Hilfe. Lenz ist freundlich, konziliant und Marcel Reich-Ranicki von allen wohl am herzlichsten zugewandt. Er soll Richter bei der Ausladung des Störers helfen. Richter schreibt, die Vorwürfe der Ankläger zitierend, Fachkritiker wie Reich-Ranicki seien dafür verantwortlich, dass Freundschaften zerstört würden. Und auch das Kommunikationselement der Gruppe, das sich so stark in den letzten und auch vorletzten Nachkriegsjahren ausgewirkt hätte, ginge verloren. Ranicki sei gerade hier ein toter und störender Punkt. Das Urteil, Ranicki gehöre einfach nicht zur Clique. So wenig wie Hans Meyer. Mit dem Zusatz, so wenig wie Hans Meyer, könnte der Elefant im Raum, zumindest aus heutiger Sicht, nicht größer und sichtbarer herumstehen. Denn Hans Meyer, der hier mit ausgetrieben werden soll, ist der zweite Jude unter den Kritikern. Sie, die Juden, gehören nicht zu dieser Gruppe, die zum guten Teil aus ehemaligen deutschen Wehrmachtssoldaten besteht, nicht ausschließlich natürlich. Wolfgang Hildesheimer etwa war selbst Jude und hatte die Nazizeit in Palästina überlebt. Das Schlimmste, sie bemerken es nicht einmal. Die Gruppe habe eine weitgehend einheitliche Mentalität. Ranicki hat das nie bemerkt, schreibt Richter. Und in diesem Abschnitt des Briefes zitiert er nicht mehr protestierende andere, sondern hier spricht er selbst. Auch meine Gefühle gegenüber Ranicki sind nicht mehr sonderlich freundschaftlich, obwohl er doch immer Spaß an seinem Glaskopf gehabt habe. Ginge es nur nach ihm, könne er sich diesen Ranicki noch eine Weile leisten. Die Gruppe habe sich schon schlimmere und gefährlichere Leute geleistet. Aber es gehe eben um den Zusammenhalt der Gruppe, der sei wichtiger. Zu diesem Zeitpunkt hatte Marcel Reich-Ranicki überhaupt erst an 3 Tagungen der Gruppe teilgenommen. Eben noch unentbehrlich, jetzt schon der Fremde, der Zerstörer. Richter staunt selbst, wie hat der Gute das nur fertiggebracht? Und er schließt mit dem Hinweis, dass er sich keinen Ausweg wisse und also Reich Ranicki schreiben und ihn bitten werde, für mein Verhalten Verständnis aufzubringen. Wir kennen die Antwort von Lenz nicht. Sicher ist, dass Richter für seinen fatalen Plan keine Unterstützung von Siegfried Lenz bekommen hat. Und wir wissen auch nicht genau, was Günter Grass zu diesem Angriff gesagt hätte oder hat. Gewiss ist, auch er vermisste, seit die Fachkritiker in der ersten Reihe saßen, die ruhige, sachliche Kollegenkritik, die mehr am Werk als am Effekt orientiert war, die eher helfend als sezierend operierte. Gewiss ist aber auch, dass er das Temperament Ranickis liebte, die Schnelligkeit, den Witz und vor allem seine bedingungslose Liebe zur Literatur. Vor allem aber wäre Günter Grass nie der Mann gewesen, andere zu bitten, in seinem Namen Leute aus der Gruppe zu werfen. Er war ein Kämpfer mit offenem Visier. Lenz hat offenbar erfolgreich im Stillen gewirkt. Am 5. Oktober schreibt Günter Eich an Richter: »Lieber Hans, man hat mir klar gemacht, dass es zu einer menschlichen Katastrophe würde, wenn man Reich Ranicki nicht zur Tagung der Gruppe 47 einladen würde. Ich sehe das ein und bitte also bei dir um eine Einladung für RR.« Er wird also auch 1961 zum Treffen der Gruppe 47 eingeladen. Richter weist in seinem Brief an Reich Ranicki nur darauf hin, dass die Fachkritik abgebaut werden solle. »Wir wollen wieder zurück zur Autorenkritik, so wie es früher war. Aber er solle kommen. Er gehe davon aus, dass er, Reich Ranicki, Verständnis für diesen Wunsch habe. Die Gruppe sei ja schon sehr alt. Man besinne sich neuerdings wieder auf ihre Traditionen.« Reich Ranicki kommt. Gewiss hat er von den Angriffen auf ihn gehört. Auch das Einladungsschreiben hat er gewissenhaft gelesen. Er weiß, wie das ist, wenn man von einer Sekunde auf die andere ohne Grund seine Heimat verliert. Aber er ändert sich nicht. Kompromisse, Vorsicht, Zaghaftigkeit sind seine Sache nicht. Er ist hier, wo er immer hin wollte. Er wird bleiben. Und zwar laut. Gewiss konnte Marcel Reich Ranicki auch gut verdrängen. Es gibt jedenfalls keinen Grund, ihm nicht zu glauben, wenn er in seiner Autobiografie seine Überraschung schildert, die er empfand, als er im Jahre 1986 den Text las, in dem ihn Hans-Werner Richter porträtierte. Reich Ranicki hatte über seinen ersten Besuch bei der Gruppe in Großholzleute einen Bericht verfasst. Darüber schreibt Richter. Ranicki hatte Richter darin »Diktator« genannt, durchaus freundlich gemeint, in einer Diktatur, die wir befürworten. Es war ein anderes Wort, das er dem Kritiker verübelte. Reich Ranicki schreibt in seinen Erinnerungen: »Richter beanstandete, dass ich mir erlaubt hatte, das Wort »wir« zu verwenden. Reich Ranicki schrieb »wir«, er gehörte also schon dazu, ganz selbstverständlich, obwohl ich nichts Dementsprechendes gesagt hatte.« Als ich dies 1986 las, begriff ich erst, wie groß damals mein Irrtum, mein Missverständnis war. Ich war überzeugt, dass Richter und die Leute der Gruppe 47 in mir einen Kritiker sahen, den die deutsche Literatur geprägt hatte und dessen Arbeitsgebiet ausschließlich eben die deutsche Literatur war. Ob mir die Zugehörigkeit zur Gruppe 47 gebührte, das wusste ich nicht. Jedenfalls konnte ich darauf keinen Anspruch erheben. Nur glaubte ich, dass mir ein Platz, und sei es der bescheidenste, im literarischen Leben Nachkriegsdeutschlands zustünde. Beschämt will ich die peinliche Wahrheit gestehen. Ich meinte wirklich, dass ich ganz selbstverständlich dazugehörte. Darauf zielte das Wort »wir« ab. Doch Richter schreibt in seinem Porträt: »Ranicki blieb irgendwie ein Außenseiter. Einer, der dazugehörte und doch nicht ganz dazugehörte. Ich kann nicht erklären, warum das so war oder warum ich es so empfunden habe.« Ob Richter sich das wirklich nicht erklären konnte? Oder ob er es nicht wollte? Reich Ranickis Deportation aus Deutschland schildert Richter so: Marcel Reich-Ranicki sah nur die Literatur und nichts anderes. Es muss in seinem ganzen Leben so gewesen sein. Immer hat er gelesen, ganz gleich in welcher Situation er sich befand. Auch als er von Berlin nach Warschau gebracht wurde, las er während der ganzen Fahrt. Nach Warschau gebracht. Ja, so kann man es natürlich formulieren. Und so wundert sich Reich-Ranicki, dass in Richters Text, der so voller Verwunderung über Ranickis Fremdheit ist, nicht einmal das Wort Jude vorkommt. Nichts liegt mir ferner, als Richter auch nur des geringsten antisemitischen Ressentiments zu verdächtigen. Aber er hielt es für richtig und erforderlich, das Judentum der von ihm Porträtierten, auch bei Peter Weiß, Wolfgang Hildesheimer und Hans Meyer, konsequent auszusparen. Richter sei in dieser Frage, so Reich-Ranicki, befangen und verkrampft gewesen. Das mache ihn zu einer typischen Figur seiner Zeit. Die Blutsbrüder von der Weichsel, 1961 bis 1963. Was sind sie denn nun eigentlich? Die Frage von Günter Grass an den Neuankömmling mit den drei Leben wird Marcel Reich-Ranicki immer begleiten. Ein Pole, ein Deutscher oder wie? Grass, der furchteinflößende Mann mit dem Messer in der Tasche, schreibt in diesen Jahren weiter an seiner Heimattrilogie aus Danzig. Hundejahre heißt der große Roman, der 1963 erscheint. Wieder die Geschichte zweier Freunde, aneinander gekettet durch das Schicksal, durch die Anziehungskraft zweier entgegengesetzter Pole. Eduard Amsel und Walter Matern, der Jude und der SA-Mann. Genauer der Halbjude und der SA-Mann, der aus der SA fliegt. Matern ist der Junge mit dem Messer. Amsel hat es ihm geschenkt. Sie sind 8 Jahre alt, als sie Blutsbrüderschaft schließen. Das Messer wird Matern 2 Jahre später in die Weichsel werfen. Aber es wird wieder auftauchen, viele Jahre später. Die Weichsel ist im Roman der epische Fluss dieser Welt, wie der Rhein in der Nibelungensage. Das Rheingold von Danzig ist das Taschenmesser der Blutsbrüder, tief auf dem Grund der Weichsel versenkt. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, hatte Thomas Mann in seinen Josefs-Romanen Wagners Rheingold paraphrasiert. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen? Die Weichsel, mythischer polnischer Fluss, der an Auschwitz und Wrocławek vorbei bei Danzig ins Meer mündet. Unreguliert und gefährlich floss früher die Weichsel, beschwört Grass seinen Heimatfluss. Die Weichsel ist ein breiter, in der Erinnerung immer breiter werdender, trotz der vielen Sandbänke schiffbarer Strom, schreibt er. Längst Vergessenes treibt vorbei, wird unverhofft vom Grund wieder hervorgeholt eines Tages. Was treibt ein Fluss wie die Weichsel vor sich her? Was in die Brüche geht, Holz, Glas, Bleistifte, Bündnisse zwischen Brauxel und Brauchsel, Stühle, Knöchlein, Sonnenuntergänge, was längst vergessen war, bringt sich bäuchlings und rücklings als Schwimmer und mit Hilfe der Weichsel in Erinnerung. Und er beendet das erste kurze Kapitel so: Flüsse, die in den Himmel wollen, münden in die Weichsel. Einen ganzen Krieg lang wird sich die Freundschaft der beiden ungleichen Weichselbrüder bewähren müssen. Matern wird Amsel verprügeln und ihn vor den Prügeln der anderen beschützen. Er wird den Freund Itzig nennen, das Schimpfwort für Juden, und er wird ihn vor den Judenfeinden beschützen. Und die Frage, was er eigentlich ist, der Freund, ob er ein Jude ist oder ein Mennonit, ein getaufter Protestant, oder ob das wichtig ist? Auch diese Frage steht am Anfang dieser schwierigen Freundschaft. Denn Amsel wächst bei seiner Mutter auf, die keine Jüdin ist. Sein jüdischer Vater ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Die Leute streiten sich. Jude oder nicht? Einfach Halbjude? Aber was soll das sein? Gibt uns das Wort das Recht, ihn zu schlagen? Matern, eben noch hatte Amsel verprügelt, entdeckt am Ufer der Weichsel eine Szene aus Vogelscheuchen. Da sieht er sich als Vogelscheuche, wie er den Freund Amsel, auch als Vogelscheuche, prügelt. Die Szenerie hat Amsel gebaut. Er ist Vogelscheuchenbauer, stellt Menschen Szenen aus der Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft als Vogelscheuchenszenen nach. Matern ist erschrocken über sein Abbild, das Abbild seiner Taten, und verteidigt seinen vielleicht jüdischen Freund. Eine schwierige Freundschaft, die aber bleibt. Freundschaften, die während oder nach Prügeleien geschlossen wurden, müssen sich, das wissen wir alle aus atemberaubenden Filmen, noch oft und atemberaubend bewähren. Auch der Freundschaft Amsel Matern werden in diesem Buch, allein deswegen wird es sich in die Länge ziehen, noch viele Proben auferlegt werden müssen. So der Erzähler. Amsel wird den Freund Matern irgendwann dazu drängen, in die SA einzutreten. Er braucht die Uniform für seine Vogelscheuchen. Widerwillig stimmt der Freund zu. Doch die Uniform bewirkt auch einen inneren Wandel. Er ist dabei, als Kameraden von der SA den halben Juden und ganzen Freund verprügeln und ihm alle Zähne ausschlagen. Später wird er aus der SA geworfen, meldet sich aber freiwillig zur Wehrmacht und muss trotz Kriegsverletzung an die Ostfront, weil er Hitler beleidigt hat. Amsel überlebt in Berlin, wo er ein Ballett gründet, das später als Fronttheater vor Wehrmachtssoldaten auftritt. Und nach dem Krieg? Amsel, der sich jetzt Brauxel oder Brauchsel nennt, ist Industrieller in Düsseldorf geworden. Er fertigt unter anderem Wunderbrillen, mit deren Hilfe man verborgene Schuld erkennen kann. Die Rolle von Menschen im Nationalsozialismus, die sie öffentlich verschweigen. Es ist das Jahr 1953. Nur 7- bis 21-Jährige können mit der Brille Schuld erkennen, nur solche, die selbst in der Nazizeit nicht schuldig werden konnten. Matern arbeitet inzwischen beim Rundfunk und steht plötzlich im Zentrum einer Diskussion um Vergangenheit und Schweigen. Jugendliche sind da. Die Brille ist da. Sie sehen Matern und sie sehen, was er verschweigt. Aber er will nicht reden. Was wollen die Leute mit der Brille? Er ist Judenfreund. War er immer schon. Wer will über ihn richten? Er will schweigen. Er will nicht sprechen. Seine Zunge mag nicht. Er meint, Matern ist kein Gegenstand, der öffentlich diskutiert werden darf. Schnüffler und Klugscheiße haben ihm aus beflissenen Diskussionsbeiträgen ein fugenloses Häuschen gebaut, in dem er nicht, nie und keine Sendezeit lang wohnen will. Er windet sich, berichtet von dem Messer in der Weichsel, erzählt, dass das Blut des Freundes in seinen eigenen Adern fließe. »War Ihr Freund etwa Neger, Zigeuner oder Jude?« fragt der Diskutant. »Nur Halbjude«, antwortet Matern eifrig. »Sein Vater war, seine Mutter war nicht. Er hatte rotblonde Haare von seiner Mutter und von seinem Vater nur sehr wenig. Überhaupt war er ein prima Kerl. Der hätte euch gefallen, Jungs. Immer gute Laune und dolle Einfälle hatte der.« »Ja gut, Fettsau habe er ihn mal genannt. Auch Fliegenschiss. Und ja, auch itzig wohl. Doch von seiner Mitgliedschaft bei der SA und den ausgeschlagenen Zähnen will er nichts wissen.« Niemand außer ihm selbst weiß zu dieser Zeit, dass der Autor dieser Geschichte Mitglied der Waffen-SS gewesen ist. Er hatte es einfach nicht gesagt. Und jetzt fragte ja auch keiner mehr genau. Und Wunderbrillen gab es nicht. Aber es gab Geschichten, Romane, Erfindungen und Poesie. Was sind sie nun eigentlich, hätte man auch Günter Grass fragen können, und er hätte auf seine Bücher verwiesen, seine Romane, seine Gedichte. Und so lässt Günter Grass am Ende der Hundejahre den halben Juden Amsel, der sich Goldmäulchen nennt, Walter Matern, den alten Blutsfreund von der Weichsel, fast flehentlich um Geschichten bitten. Denn solange wir noch Geschichten erzählen, leben wir. Solange uns etwas einfällt, mit und ohne Pointe, Hundegeschichten, Aalgeschichten, Vogelscheuchengeschichten, Rattengeschichten, Hochwassergeschichten, Rezeptgeschichten, Lügengeschichten und Lesebuchgeschichten, solange uns Geschichten noch zu unterhalten vermögen, vermag keine Hölle uns unterhaltsam sein. Du bist dran, Walter. Erzähle, solange dir dein Leben lieb ist. Um sein Leben erzählen, den Faden nicht abreißen lassen, anknüpfen an die unendlich lange Tradition des Erzählens. Tief ist die Weichsel der Vergangenheit. Was längst vergessen war, bringt sich bäuchlings und rücklings als Schwimmer und mit Hilfe der Weichsel in Erinnerung. Das Flehen des Blutsbruders von der Weichsel mit dem jüdischen Vater in diesem zweiten Roman von Günter Grass wird auch das lebenslange Flehen des Kritikers Marcel Reich-Ranicki um neue Geschichten von Günter Grass sein. Schon sein erster großer Verriss endete ja mit dem Wunsch: Wir wünschen ihm sehr, sehr viel Glück. Und noch einer seiner letzten Texte über Grass: Nach vielen Kämpfen, Verrissen, zerschnittenen Tischtüchern und in der Mitte in zwei gerissenen Büchern lässt der Kritiker mit den Worten enden: Und schon warte ich wieder, warte ich weiter. Und es wird noch viele Jahrzehnte dauern, bis Günter Grass selbst sich eine Wunderbrille aufsetzt, um der Welt mitzuteilen: Ich war Mitglied der Waffen-SS. Bis es soweit ist, erzählt er Geschichten und immer neue Geschichten, in denen er sich und seine Geheimnisse weit weniger verbirgt, als es seine Zeitgenossen und Leser ahnen. Marcel Reich-Ranicki wird die Hundejahre, 4 Jahre nach ihrem Erscheinen, in einem längeren Text zu Grass einerseits als nicht gelungen bezeichnen, dabei aber gleichzeitig konstatieren, das Werk gehöre trotz allem zu den wichtigen deutschen Prosawerken der 60er Jahre. Er schätzt die poetischen Beschreibungen der in der Erinnerung immer breiter werdenden Weichselmündung, empfindet aber die Weichselfreunde Amsel und Matern nur als Marionetten und fragwürdige Figuren. Wenige Monate vor dem Erscheinen der Hundejahre hatte der Kritiker aber im Rundfunk erstmal umfassend Selbstkritik geleistet. Fast 4 Jahre nach dem Erscheinen der Blechtrommel, deren Ruhm und Erfolg wuchs und wuchs, sah sich Marcel Reich-Ranicki zu dem Bekenntnis gezwungen: Ich habe mich geirrt. Ganz so deutlich hat er es natürlich nicht ausgedrückt. Auch in dieser Selbstkritik gilt sein Hauptaugenmerk zunächst einmal all den anderen deutschen Literaturkritikern, denen ein solches Missgeschick gar nicht erst geschehen könne, da sie entweder sowieso alles weglobten und somit keinen Fehlverriss riskierten oder so ausgewogen und unentschieden schrieben, dass sie ohnehin schlimmstenfalls halb daneben liegen könnten. Das ist nicht sein Verständnis von Kritik. Der Kritiker muss sich entscheiden können. Er hat klar Ja oder Nein zu sagen und das Risiko, das mit einem solchen Votum verbunden ist, auf sich zu nehmen. Wer dieses bisweilen große Risiko scheut, soll sich einen anderen Beruf suchen. Und so gerät ihm der Text, der August 1963 in der Zeit erscheint, zu einer grundsätzlichen Standortbestimmung seines Verständnisses von Kritik. Das Bekenntnis des Irrtums ist nur eine Randnotiz, der ergibt sich gleichsam automatisch aus seiner Art zu kritisieren. Der Kritiker, so Reich-Ranicki, müsse zugleich Rechtsanwalt und Staatsanwalt sein, Verteidiger und Ankläger. Mein Autor ist mein Mandant, mein Klient, mein Schützling. Ich habe ihm zu dienen, seine Sache zu vertreten. Aber zugleich müsse er ihn anklagen. In wessen Namen? Die ehrliche Antwort darauf klingt pathetisch: Im Namen der Literatur. Ich muss jede Seite des neuen Werks misstrauisch lesen. Ich muss es hartnäckig anzweifeln. Ich habe alles Schwache, Fragwürdige und Schlechte im Gegenstand der Betrachtung zu suchen. Es ist meine Aufgabe, dem Autor auf die Schliche zu kommen, ihn zu entlarven. Im Interesse der Literatur kann ich nicht zu streng sein. Mein Schützling ist auch mein Opfer. Und da habe er eben im Falle der Blechtrommel dem Ankläger mehr Raum eingeräumt als dem Verteidiger. Er habe sich nicht damit abfinden wollen, dass Grass seine Vitalität nicht gezügelt und sein Temperament nicht beherrscht hatte. Er habe es als seine Pflicht angesehen, den Autor zu warnen. Dabei habe er leider die Proportionen entstellt. Und der Kritiker bescheinigt sich gleich doppelt, alles richtig bzw. im Großen und Ganzen richtig beurteilt zu haben. Aber im Ergebnis eben doch leider falsch. Denn Oskar protestiert physiologisch und psychisch gegen die Existenz schlechthin. Er beschuldigt den Menschen unserer Zeit, indem er sich zu seiner Karikatur macht. Der totale Infantilismus ist sein Programm. Er verkörpert jenseits aller ethischen Gesetze und Maßstäbe die absolute Inhumanität. Das hätte ich damals schreiben sollen. Ich habe es leider nicht geschrieben. Neben der besonderen Gegnerschaft, die er aus jener ungezügelten Vitalität ableitet, erinnert Reich-Ranicki in diesem Text aber auch an eine Art Bruderschaft zwischen Kritiker und Autor, zwischen diesem Kritiker und diesem Autor. Denn Literatur, so wie Marcel Reich-Ranicki sie schätzt, ist eine engagierte Literatur, deren Hauptaufgabe sei es, bewusst in einer bestimmten Richtung zu wirken, also auf ihre Zeitgenossen Einfluss auszuüben. Daher suche ich in der Literatur, zumal in der erzählenden Prosa, vor allem die Auseinandersetzung mit den großen moralischen Fragen der Gegenwart. Das ist seine zentrale Forderung an die Literatur: Einfluss, Wirkung, Auseinandersetzung. Und dieselbe Forderung richtet er an die Kritik. Auch den Kritiker verpflichtet die Auseinandersetzung mit den zentralen moralischen, philosophischen und ideologischen Problemen unserer Zeit. Er fordert engagierte Kritik und sieht sich selbst als den Prototypen des engagierten Kritikers. Er muss auf die Literatur seiner Zeit einwirken, auf die Schriftsteller und ihre Werke und damit auf die Zeit selbst. Das ist die Aufgabe der Kritik. Das ist von nun an ihr gemeinsames Feld. Es geht hier nicht allein um Bücher. Es geht um ihre gemeinsame Zeit, um Politik und Moral, die erschütternde Wirkung von Literatur. Ich zeichne das Gesicht der Zeit, hatte der Journalist und Schriftsteller Josef Roth seine Aufgabe in beiden Feldern einst beschrieben. Hier treffen sich der Kritiker und der Dichter. Deshalb schreiben sie. Günter Grass tastet sich Anfang der 60er Jahre langsam an diese Aufgabe heran. Im Februar 1961 hatte ihn die Zeit um einen Text zum Thema »Mein Gedicht« gebeten. Er schrieb, dazu falle ihm nichts ein, das wechsle zu oft. Aber er könne über sein Ungedicht schreiben, denn das wechsle nicht, das habe sich in seinen Kopf eingebrannt und er bekomme es nicht mehr heraus. Dieses Gedicht stammt von Rudolf Alexander Schröder, konservativer, frühexpressionistischer Lyriker, Freund von Hugo von Hofmannsthal und Rudolf Borchardt, der während der Nazizeit in Deutschland geblieben war, Mitglied der Bekennenden Kirche war und für sich in Anspruch nahm, der sogenannten inneren Emigration angehört zu haben. Dieser Rudolf Alexander Schröder hatte, wie viele andere deutsche Dichter, zu Beginn des Ersten Weltkriegs patriotische Ermunterungslyrik geschrieben. Eines dieser Gedichte wurde während der Nazizeit in Deutschland von den kleinen und großen Machthabern als ideales Gedicht des neuen Deutschlands wieder und wieder zitiert und vorgetragen. Heilig Vaterland. In seinem Text für die Zeit beschreibt Grass die giftige Wirkung dieses Gedichts auf jeden, vor allem aber auf sich selbst. Wer als 33-Jähriger vom 10. bis 16. Lebensjahr Gelegenheit hatte, dieses Gedicht anlässlich Morgenfeiern, Weihestunden, beim Fahnehissen, im Zeltlager, nahe dem Lagerfeuer, in Jungvolk- und Hitlerjugenduniform, nach choralähnlicher Melodie, mit Todesschauern im Rücken oder sonst wo, halb zu singen, halb in den Ostwind zu sprechen, wird gewiss heute noch aus unruhigem Schlaf aufschrecken und nicht frei von kaltem Schweiß: Deutschland, fallen wir Haupt bei Haupt ins stockdunkle Schlafzimmer schwören und sein Eheweib erschrecken. Es gilt davon loszukommen, von der magischen Wirkung dieser Worte, dieses Glaubens, dieser Zeit. Wie an einen dunklen Magier wendet sich Grass an den damals 83-jährigen Dichter. Nun fragen Sie sich, R.A. Schröder, wie wollen Sie mich, der ich oft und todernst nach Ihren Worten den deutschen Schwur leistete, von eben diesem Schwur, der mich bei unpassendsten Gelegenheiten durch heilig Herz getrost hinkt, für alle Zeiten entbinden? Er wird ihn nicht entbinden können. Das liegt nicht in des Dichters Macht. Das wird Grass selber tun müssen, durch Gegengedichte, Gegenromane, durch engagierte Literatur. und durch politisches Engagement im Alltag. Nur wenig später fängt er damit an, zunächst im Mai 1961, bei einer Rede auf dem 5. Schriftstellerkongress in Ost-Berlin, in der er kampfeslustig den soeben nach West-Berlin übergesiedelten Uwe Jonsson verteidigt, den Vorsitzenden des Ostdeutschen Schriftstellerverbandes Hermann Kant scharf angreift, beklagt, dass er keines seiner Bücher in der DDR habe veröffentlichen können und empathisch ausruft: Geben Sie den Schriftstellern die Freiheit des Wortes. Im Juni 1961 erscheint im Westen der von Martin Walser herausgegebene Sammelband »Die Alternative« oder »Brauchen wir eine neue Regierung«, dessen Beiträger die titelgebende Frage vorrangig mit einem entschiedenen »Ja« beantworten. Günter Grass ist auch mit einem Beitrag vertreten, in dem er in zahlreichen Varianten zur Wahl der SPD aufruft. Auch seine Romanfiguren seien dabei, zwar wohl nicht Oskar Mazerath, aber dessen Sohn und Halbbruder Kurt habe seinem Schöpfer versprochen, SPD zu wählen. Und auch die alte Heimat bei Danzig ist engagiert im Sinne des Dichters. Die Ostsee rauscht es, die Radaune raunt es, die Tauben flüstern es, wählt SPD. Und das Glück wird ewig währen. Wählt schon auf Erden SPD, damit uns im Himmel einst eine SPD-Regierung gewiss sein wird. Günter Grass hat sein Engagement von Anfang an sehr ernst gemeint. Auch wenn er hier so gut gelaunt übertreibt und SPD-Regierungen für alle Ewigkeit heraufbeschwört. Daher war er überrascht und enttäuscht, als ihn in diesen Tagen Hans-Werner Richter in Berlin besuchte und ihm erzählte, er, Richter und einige andere Schriftsteller seien eingeladen, mit Willy Brandt zu reden. Das passte Grass nun gar nicht, ob der Bürgermeister denn seinen Text nicht gelesen habe. »Du bist doch Anarchist«, bescheinigte ihm daraufhin Richter. »Die SPD, das sei doch nichts für ihn.« Das sah Grass ganz anders. Er war doch auch für Brandt und für die SPD. Wie da die Einladung an ihn versäumt werden konnte, sicher ein Missverständnis. So geht Grass einfach mit. Geht mit Richter und den anderen ins Rathaus Schöneberg, wo der regierende Bürgermeister damals residierte. Und es beginnt eine der erstaunlichsten und engsten Bindungen eines deutschen Schriftstellers an einen deutschen Politiker. Der Dichter Günter Grass wird Willy Brandt als eine Art geistigen Vater adoptieren. Er wird auf seinen Reisen durch die Welt und vor allem auf deutschen Marktplätzen und in deutschen Sporthallen, wo immer es Menschen hören wollen oder wo immer er Menschen zum Zuhören bewegen kann, für Willy Brandt und dessen Partei trommeln, reden, dichten, rufen. Eine Art Patenschaft des Jungen für den Emigranten, der Hitler widerstand. Aber erst in den folgenden Wahlkämpfen, dem von 1965 und vor allem dem von 1969, wird er sein politisches Engagement zu voller Entfaltung und zu voller Lautstärke bringen. Jetzt, im Spätsommer 1961, im Schöneberger Rathaus, muss er sich überhaupt erst mal ins Gespräch bringen, das Vertrauen des Bürgermeisters gewinnen und das von dessen Pressesprecher Egon Bahr. Denn ja, er war schon berühmt damals. Katz und Maus war auch schon erschienen, aber eben auch berühmt-berüchtigt als Pornograf, Verderber der Jugend, Nestbeschmutzer, Bürgerschreck. Er war sich später selbst nicht ganz sicher, wie Willy Brandt das fand damals, als dieser fragte, wer aus der Runde sich vorstellen könne, ihm, dem Bürgermeister und Wahlkämpfer um das Bundeskanzleramt, beim Verfassen seiner Reden zu helfen. Und sich keiner meldete. Außer Grass. Der Anarchist mit dem Schnauzbart? Der unerschrockene, immer etwas zu laute Blechtrommler? Wie auch immer, Brandt hatte gefragt und Grass hatte sich gemeldet. Und Bahr hatte geschwiegen. Also kam er nun regelmäßig ins Rathaus, ging Redeentwürfe durch, nahm immer mal welche mit nach Hause, arbeitete um, setzte stärkere Effekte. Vor allem trieb er dem Politiker aus, von sich selbst stets nur in blumigen Umschreibungen zu reden. »Der hier spricht«, stand da zum Beispiel, oder »der das sagt«, strich Grass alles durch und setzte stattdessen überall »ich« ein. strich auch sonst fröhlich in den Reden des Kandidaten herum und Bar sagte zu dem anarchischen Streicher, also wenn 20% ihrer Striche durchgehen, sind sie sehr erfolgreich gewesen. So ungefähr ist es dann auch gekommen. Wenige Wochen vor seinem folgenreichen ersten Besuch im Schöneberger Rathaus war Berlin, war Deutschland und die Welt von einem anderen Ereignis erschüttert worden. Am 13. August 1961 hatte die DDR-Regierung mit dem Bau der Mauer begonnen. West-Berlin wurde abgeriegelt, die Flucht aus der DDR sollte unmöglich gemacht werden. Undenkbares, Unvorstellbares geschah vor den Augen der Welt, vor den Augen der Berliner. Und alle, auch der regierende Bürgermeister, konnten nur protestierend, fassungslos und machtlos zusehen, wie die Teilung Deutschlands und Berlins als unüberwindliches Bauwerk zementiert wurde. Am nächsten Tag schreibt Günter Grass einen Brief, einen offenen Brief an die Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der DDR, an jene Frau, deren Buch Marcel Reich-Ranicki damals in seiner Zelle in Warschau den Glauben an die Literatur zurückgegeben hatte. Und über deren Roman »Das siebte Kreuz« Günter Grass in diesem Brief vom 14. August 1961 beschwörend schreibt: »Sie waren es, die meine Generation oder jeden, der ein Ohr hatte, nach jenem nicht zu vergessenden Krieg unterrichtete, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Ihr Buch, das siebte Kreuz, hat mich geformt, hat meinen Blick geschärft und lässt mich heute die Globke und Schröder in jeder Verkleidung erkennen.« Hans Globke war damals Chef des Kanzleramtes von Konrad Adenauer. Er hatte in der NS-Zeit die Nürnberger Rassegesetze mitformuliert und kommentiert. Gerhard Schröder war Mitglied der SA gewesen und seit 1953 Bundesinnenminister. Nach der Wahl wird er Außenminister werden. Die beiden erwähnt Grass gegenüber Anna Segers, um zu zeigen, dass er auf dem rechten Auge nicht blind ist, dass er weiß, dass in der Bundesrepublik fundamentale Dinge falsch laufen. Doch das schwächt seinen Angriff nicht. »Und was können Schriftsteller tun?« überschreibt er den Brief. Denn darum geht es ihm. Alles können sie tun. Das Bewusstsein der Menschen mit Romanen verändern, mit der Kraft ihrer Worte direkt ins Tagesgeschehen eingreifen. Er habe das bei ihr gelernt. Und nun sei es an der Zeit, seine Lehrerin an ihre eigene Lehre zu erinnern und sie um Hilfe zu bitten. Er greift zu einer drastischen Analogie, um die Geschichte ihres Romans effektvoll in die Gegenwart zu verlängern. »Die Angst ihres Georg Heißler hat sich mir unverkäuflich mitgeteilt. Nur heißt der Kommandant des Konzentrationslagers heute nicht mehr Fahrenberg, er heißt Walter Ulbricht und steht ihrem Staat vor.« Anna Segers antwortet nicht. Wahrscheinlich hätte sie ohnehin nicht geantwortet, doch die drastische Analogie, den ummauerten Staat namens DDR als ein gigantisches neues deutsches Konzentrationslager zu beschreiben, machten es der Schriftstellerin aus Mainz, die aus dem Exil in Mexiko zurückgekehrt und nun als Mitglied der SED und Verbandsvorsitzende der DDR-Schriftsteller Repräsentantin dieses deutschen Teilstaates war, kaum möglich zu antworten. Grass hat es dann zwei Tage später noch einmal mit einem Brief an alle Mitglieder des Deutschen Schriftstellerverbandes versucht. »Ohne Auftrag und Aussicht auf Erfolg dieses offenen Briefes«, schreibt er da gemeinsam mit seinem Kollegen Wolf-Dietrich Schnurre, »bitten die Unterzeichner hiermit alle Schriftsteller in der DDR, die Tragweite der plötzlichen militärischen Aktion vom 13. August zu bedenken. Es komme später keiner und sage, er sei immer gegen die gewaltsame Schließung der Grenzen gewesen, aber man habe ihn nicht zu Wort kommen lassen. Wer den Beruf des Schriftstellers wählt, muss zu Wort kommen. Und sei es nur durch ein lautes Verkünden, er werde am Sprechen gehindert.« In diesen Tagen des Mauerbaus von Berlin findet Günter Grass den kategorischen Imperativ für sich, sein Leben und sein weiteres Schreiben. Den kategorischen Imperativ, den er an jedes Schriftstellerleben, so wie er es versteht, angelegt wissen möchte. Im Brief an Anna Segers beschreibt er auch, in welcher Tradition er sich sieht. In der Tradition der Emigranten, die 1933 Deutschland verlassen haben. Er bezieht sich auf den legendären Brief, den Klaus Mann am 9. Mai 1933 an Gottfried Benn schrieb. jenen von Mann verehrten Ben, der sich entschlossen hatte, in Deutschland zu bleiben und die Geflohenen dort draußen, die Emigranten, zu verhöhnen. Er, Grass, ist jetzt Klaus Mann. Und die Autoren, die in der DDR leben und nicht protestieren, sie sind, wie Grass es sieht, in der Rolle Gottfried Benns. Auch die ehemalige Emigrantin Anna Segers. Er ist plötzlich da, dieser Ton absoluter Selbstgewissheit. Wir fordern Sie auf, unseren offenen Brief zu beantworten, indem Sie entweder die Maßnahmen Ihrer Regierung gutheißen oder den Rechtsbruch verurteilen. Es gibt keine innere Emigration. Auch zwischen 1933 und 1945 hat es keine gegeben. Wer schweigt, wird schuldig. Kämpfen für Willi, 1964 bis 1965. Willy Brandt wurde 1961 noch nicht Kanzler und die Mauer blieb viele Jahre stehen. Aber der Schriftsteller Günter Grass hatte seine Rolle gefunden. Noch wirkten die Worte etwas zu groß für ihn, noch war es, als habe er für sich ein fiktives Vorbild errichtet, an das er sich in der Wirklichkeit erst noch selbst angleichen musste. Aber es war da. Er würde danach leben und wirken und schreiben. Es ist dasselbe Glaubensbekenntnis, das Reich-Ranicki in der Revision seines Blechtrommelurteils ablegen wird. Ich glaube, dass es die Hauptaufgabe der Schriftsteller ist, bewusst in eine Richtung zu wirken. Diesen Glauben teilten sie. Und im Jahr 1964 sollte der Kritiker ihn, Günter Grass, und die gesamte deutsche Literatur nachhaltig an dieses Glaubensbekenntnis erinnern. Anlass waren die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, bei denen seit 1963 Angehörige der SS-Wachmannschaften im größten nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager angeklagt waren. Die deutschen Schriftsteller schwiegen dazu. Marcel Reich-Ranicki nahm dies zum Anlass zu einem grundsätzlichen Text in der Zeit. Er wisse schon, schreibt Marcel Reich-Ranicki, schon mit der Erwähnung des Wortes Auschwitz habe er längst alle Leser verscheucht. Denn alle anderen Themen seien ja angenehmer. Selbst Stalingrad sei angenehmer. Da vernehmen noch manche Fanfaren und Trommelwirbel und den Trauermarsch aus der Götterdämmerung. Doch bei Auschwitz gebe es leider keine musikalischen Assoziationen. Nur noch die unmenschlichen Laute der Opfer und die unmenschlichen Laute der Henker. Auschwitz, das könne man in zwei Worten zusammenfassen. Deutscher Mord. Dieser deutsche Mord, ein winziger Ausschnitt daraus, werde gerade in Frankfurt verhandelt, und dazu schweige die gesamte deutsche Literatur. Er könne es nicht fassen, denn es gehe bei diesem Prozess schließlich keineswegs um die Vergangenheit, sondern um die Gegenwart, nicht um das Dritte Reich, sondern um die Bundesrepublik. Wo sind sie, die Schriftsteller, auch die Engagierten? Warum schweigen sie? Hatte Grass nicht geschrieben, wer schweigt, wird schuldig? Wofür galt das? Für welche Zeit? Für welche Themen? Was macht Wolfgang Köppen, der Autor des Gegenwart-Politromans »Das Treibhaus«, des Romans der Kontinuität deutscher Geschichte »Der Tod in Rom«? »Wahrlich, Köppen darf man nicht stören«, schreibt Reich-Ranicki, »und doch würde ich es sehr bedauern, sollte ich nichts von diesem großen Prosaisten über Auschwitz in Frankfurt lesen können.« Es ist eine Forderung an eine ganze Generation deutscher Schriftsteller, die der Kritiker angesichts dieses Prozesses formuliert. Er will es einfach wissen. Was fühlen und denken eigentlich diejenigen, die damals kleine Kinder waren, wenn erzählt wird, wie ihre Eltern 3 Millionen Menschen in Auschwitz ermordet haben? Ich weiß, es sind andere Themen, die Uwe Jonsson faszinieren. Und doch 3 Pünktchen für ein großes Loch, eine große Lücke, die der Überlebende des Warschauer Ghettos im Mai 1964 nicht akzeptieren will. Zeit der Entscheidung. Ja, das ist sicher. Adolf Hitler hat uns allen einen Sprung beigebracht. Natürlich auch den deutschen Schriftstellern. Wie sollte es anders sein? Aber gehören sie zu jenen, die zudecken, oder zu jenen, die aufdecken? mag jeder die Frage für sich beantworten. Sie beantworteten die Frage, jeder für sich, vorerst durch Schweigen. Auch der, der in jenem August 1961 Schweigen als Schuld gekennzeichnet hatte, schwieg zum Prozess. In einer anderen, mit diesem Thema allerdings verbundenen Frage, hatte Günter Grass von Marcel Reich-Ranicki eine Weile zuvor starke Unterstützung erfahren. Jener Hermann Kant, den Grass in der Mauerfrage scharf angegriffen hatte, hatte in einem in der DDR erschienenen Aufsatz Günter Grass Antisemitismus vorgeworfen. Die Figur des Juden Feingold aus der Blechtrommel sei ein antisemitisches Klischee. Falsch, schreibt Reich-Ranicki in einem langen Aufsatz, in dem er die Grass-Rezeption in Polen und in der DDR beschreibt. Dieser Feingold, der Treblinka überlebte, gehöre, so der Kritiker, zu den wenigen hervorragenden jüdischen Gestalten der deutschen Literatur seit 1945. Noch ausführlicher hatte sich Marcel Reich-Ranicki dazu in einem großen Aufsatz geäußert, den er unter der Überschrift »Unser grimmiger Idylliker« für seinen Überblicksband »Deutsche Literatur in Ost und West« im Jahr 1963 über das Werk von Günter Grass schrieb. Der Kritiker ist begeistert von den jüdischen Figuren im Werk des Danzigers. Natürlich sei die Darstellung von Juden in der deutschen Literatur nach 1945 eine heikle Frage, schreibt er. Es wimmle in den Büchern jener Zeit geradezu von gut gemeintem, primitivem Philosemitismus. In vielen Fällen seien diese Juden edel, rührselig und ganz und gar unecht. Ganz anders bei Grass. Der zeige Menschen, deren Eigenarten für die in jenen Jahren in Osteuropa lebenden Juden typisch sind, wobei er keineswegs auf satirische Akzente verzichtet. Er erinnert an den Spielzeughändler Sigismund Markus in der Blechtrommel, der Jude, dessen Tod die deutsche Kindheit, die deutsche Unschuld für immer beendet und Oskar Mazerat in Zwergengestalt festfriert, mit diesem unvergesslichen Satz: Es war einmal ein Spielzeughändler, der hieß Markus und nahm mit sich alles Spielzeug aus dieser Welt. Und dann eben noch jener Feingold, über den Reich-Ranicki dankbar schreibt, Feingold, der sich immer von einer vierköpfigen Familie umgeben glaubt, die aber in Treblinka vergast wurde, das sind reale Gestalten, wahrhaftig, ohne Verherrlichung, ergreifend, ohne Weinerlichkeit. Das alles ändert nichts daran, dass sich auch Günter Grass von Reich-Ranickis Klage über das Fernbleiben der deutschen Schriftsteller beim Auschwitz-Prozess gemeint fühlen durfte. Aber er schwieg. Auch Reich-Ranicki ließ die Sache zunächst auf sich beruhen. Sie trafen sich nach wie vor regelmäßig bei den Tagungen der Gruppe 47, gerade zuletzt im September 1964 im schwedischen Sigtuna, wo Grass aus seinem Theaterstück über den Arbeiteraufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 »Die Plebejer proben den Aufstand« gelesen hatte, in dem unter anderem ein offensichtlich Bertolt Brecht nachempfundener Staatsdichter durch Gleichgültigkeit gegenüber den Aufständischen hervortritt. Der Vortrag von Grass war in Schweden eher nicht gut angekommen. Reich-Ranicki jedoch hatte die Ausschnitte interessant gefunden, vor allem wegen Brecht. Am 21. Januar 1965 schreibt der Kritiker Grass einen Brief, wohl der erste an den Dichter überhaupt, zumindest der erste, den wir kennen. »Mein Lieber«, fängt er herzlich an. Er bereite im Pieper Verlag eine Anthologie deutscher Geschichten vor. »Dass ich unbedingt eine Geschichte von Ihnen in diesem Band haben möchte, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Er nehme alles, gedruckt oder ungedruckt, ganz egal. Hauptsache, Grass sei mit einem Text dabei.« Dann streift er kurz das Drama, das er das Brecht-Stück nennt. Er höre, das sei fertig. Grass solle ihn doch bitte darüber informieren. »Denn Sie wissen ja, wie sehr mich dieses Stück interessiert und wie fest ich, obwohl ich nur die erste Hälfte kenne, an seinen Erfolg glaube. Herzlichst, Ihr Marcel Reich.« Es dauert eine Weile, bis Günter Grass antwortet. Schließlich, am 21. Februar, schreibt er doch. Und seine Antwort ist eher ein Angriff. Er habe in seinem Leben nur zwei Erzählungen geschrieben. Die könne Reich-Ranicki haben, falls sie ihm gefallen, was ich bezweifle. Danach ist von wenig Vergnügen die Rede und von Diffamierung. Was war geschehen? Am selben Tag war in der Zeit ein weiterer Artikel über Auschwitz und das Schweigen der deutschen Dichter von Reich-Ranicki erschienen. Diesmal ging es um die bevorstehende Verjährung von NS-Verbrechen. Am 9. Mai 1965 sollten alle nationalsozialistischen Verbrecher, gegen die bis dahin kein Strafverfahren eingeleitet worden war, straffrei ausgehen. Reich-Ranickis Artikel ist von Fassungslosigkeit geprägt. Das unbegreifliche Schweigen ist der Beitrag überschrieben. So fängt er an. Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Erklärung finden. Ich gebe zu, ich kann es einfach nicht begreifen. Deshalb muss ich darüber schreiben. Für ihn geht es in dieser Frage um alles. Um die Grundlagen seines weiteren Lebens, die Grundlage des Staates, in dem zu leben er sich entschieden hat. Wenn es eine Angelegenheit gibt, die das ganze deutsche Volk angeht und an die Grundlagen seines Daseins und der Existenz der Bundesrepublik rührt, dann ist es diese. Und er fährt fort, dass dies eine Frage sei, die die Menschen in aller Welt interessiere. Und zwar mehr als die Deutschen fragen, ob Breslau polnisch sei oder deutsch, ob es eine Mauer in Berlin gäbe oder nicht. Nein, diese Frage der Verjährung von Menschheitsverbrechen der deutschen Geschichte, die interessiere Millionen überall. Eine politische Frage, ja, eine juristische Frage auch, ja, aber vor allem auch eine moralische Frage sei das. Und zu dieser Frage höre er von den deutschen Schriftstellern nichts. Schweigen. Er frage sich, sind sie zu beschäftigt? Neue Romane, neue Gedichte, neue irgendwas? Sind sie feige? Ist es ihnen gleichgültig? Oder haben wir es mit gewöhnlichen Zynikern zu tun? Er zitiert sein großes Vorbild Wilhelm Schlegel, der die Schriftstellerei, je nachdem wie man sie ausübe, eine Infamie oder eine Ausschweifung oder eine Tagelöhnerei oder eine Tugend genannt hatte. Und so beendet Reich-Ranicki seinen Text über das Schweigen der deutschen Dichter. Sicher ist jedenfalls, dass die Schriftstellerei, je nachdem wie man sie treibt, eine Infamie oder eine Tugend sein kann. Das war zu viel. Diesmal ließ sich Günter Grass herausfordern. Lieber Herr Ranicki, ich halte das schlicht für eine Diffamierung. Es wird Ihnen wohl aufgefallen sein, dass öffentliche Deklamationen in den letzten 15 Jahren wenig genützt und oft genug geschadet haben. Und überhaupt seien lautstarke Forderungen, es möge der Schriftsteller das Gewissen der Nation sein, nur dazu angetan, anderen Leuten das Gewissen abzunehmen. Selbstverständlich wäre auch er sich gegen die Verjährung. Aber es wird wohl so sein, was Ihnen nicht zu Ohren kommt, ist nicht geschehen. Und nebenbei, mit dem Stück, das Reich-Ranicki ein Brecht-Stück nannte, sei womöglich die Plebejerproben den Aufstand gemeint. Da könne er ihm die freudige Mitteilung machen, dass das fertig sei. Und wenn sich das Schiller-Theater nicht schrecklich in die Hose macht, wird es wohl im Herbst über die Bretter gehen. Ich grüße Sie in alter Freundschaft, Ihr Günter Grass. Diffamierung und alte Freundschaft. In wenigen Zeilen einmal um die Welt. Die Antwort auf diesen privaten Brief wird Günter Grass nicht in seinem Briefkasten finden. Marcel Reich-Ranicki antwortet ihm in einer Zeitung, in der Zeit. Eine ganze Anzahl von Schriftstellern habe versucht, ihn in Briefen zu belehren und ihm zu erklären, warum sie geschwiegen haben und weiter schweigen, schreibt der Kritiker. Und er zitiert zunächst ausführlich den Schriftsteller Albrecht Goes und dessen Schweigeausflüchte, um dann zu Grass zu kommen. Er geht Argument um Argument durch, schreibt, dass er keineswegs nur öffentliche Deklamationen eingefordert habe, sondern einfach, dass sie sich in wichtigen Fällen zu individuellen Stellungnahmen aufrafften. Auch die Sache mit dem Gewissen der Nation, dass der Schriftsteller den Menschen ihr eigenes Gewissen nicht abnehmen wolle, überzeugt ihn nicht. Um Leute, die sich so leicht ihr Gewissen abnehmen lassen, sei es ohnehin schlecht bestellt. Er erinnert an Thomas Mann und dessen kämpferisches Eingreifen gegen die Machthaber in Deutschland während der Nazizeit, an dessen Radioansprachen in der BBC, die Essays. Im Übrigen, so Reich Ranicki, gehe es ihm gar nicht vorrangig um eine politische Frage. Er glaube vielmehr, dass es eine literarische Frage sei. Ferner scheint Grass übersehen zu haben, schreibt er, dass möglicherweise derjenige, den das Schweigen deutscher Schriftsteller wundert, nicht unbedingt an das Wohl der Nation denkt, sondern zunächst einmal an das der Literatur. Wann immer sich Schriftsteller um die Fragen der unmittelbaren Gegenwart ernsthaft Sorgen gemacht haben, ist dies zumindest ihrem Werke zugute gekommen. Soll man wieder einmal an die französische Literatur von Voltaire und Rousseau bis Camus und Sartre erinnern? Der Artikel endet bitter und erschütternd. Reich Ranicki beschreibt eine Reise, die vor einer Weile stattfand. Vor wenigen Monaten konnte man Zeuge eines unheimlichen und einzigartigen Schauspiels sein. Die Mörder von Auschwitz waren wieder in Auschwitz zu sehen, diesmal begleitet von ihren Anklägern, Richtern und Verteidigern und von manchen ihrer überlebenden Opfer. Und nun die Frage: War ein deutscher Schriftsteller dabei? Wer hat dieses einzigartige Schauspiel aus der Welt der Wirklichkeit gesehen und vielleicht auch beschrieben? Keiner? War keiner dabei? Doch, einer. Dass es sich jedoch bei diesem einen einzigen deutschen Schriftsteller, der die Reise nach Auschwitz nicht gescheut hat, um einen Mann handelt, der 1934 vom nationalsozialistischen Regime aus Deutschland vertrieben wurde und vielleicht nur deshalb nicht in den Gaskammern von Auschwitz umgekommen ist, weil ihm die Flucht in ein neutrales Land gelang, um einen Mann, der bis heute im Exil lebt. Er heißt Peter Weiß. Dieser Umstand sollte uns allen, also auch Albrecht Goes und Günter Grass, zu denken geben. 4 Tage nachdem dieser Text erschienen war, schreibt der zurückgekehrte deutsche Emigrant und regierende Bürgermeister von Berlin und erneuter Kanzlerkandidat der SPD, schreibt Willy Brandt an Günter Grass, dass er sich herzlich bedanke für die wertvollen Anregungen, die ihm der Autor vor kurzem gegeben habe. Er habe sie in seiner gerade in München gehaltenen Rede »Vaterland und Europa« und in einem Beitrag für den Stern eingearbeitet. Günter Grass hat sich die Maßregelungen von Marcel Reich-Ranicki über das notwendige Engagement der Schriftsteller verbeten. Er wirke eben auf andere Weise, als Reich-Ranicki das fordere. Aber er weiß auch, dass Reich-Ranicki recht hat. Es ist ja sein eigenes schriftstellerisches Programm, das der Kritiker da vor ihm ausgebreitet hatte. Ja, er wusste inzwischen selbst, was seine Aufgabe war, was gute, was notwendige Literatur sein sollte. Wie zeitgenössisch, wie eingreifend, wie gegenwartswach. Welche Rolle der Schriftsteller als politisch wacher und verantwortungsvoller Bürger spielen sollte. Die konkrete politische Frage der Verjährung von Nazi-Verbrechen hatte sich eine Woche nach Reich-Ranickis Text in der Zeit erstmal erledigt. Der Bundestag stimmte am 25. März 1965 für eine Verlängerung der Verjährungsfrist. Aber die Notwendigkeit politischen Engagements im Angesicht der deutschen Geschichte, die hatte sich damit nicht erledigt. Die persönlichen Angriffe und Diffamierungen gegen den unehelichen Sohn und politischen Emigranten Brandt gingen ja weiter. Der ewige Kanzler Konrad Adenauer war zwar seit 1963 nicht mehr an der Macht, aber sein Nachfolger stand für Kontinuität und weiter so Deutschland. 2 Wochen nach dem Erscheinen von Reich-Ranickis fundamentalem Angriff auf Grass und die deutschen Schriftsteller schreibt Günter Grass an Willy Brandt, kritisiert ihn sachlich für eine Rede, die der Kandidat kurz zuvor im Berliner Sportpalast gehalten hat, und schlägt die Gründung eines Schriftstellerteams vor, dessen Aufgabe es sein soll, Textvorschläge zu formulieren und den Aufbau ihrer Reden zu verstärken. Aus diesem Vorschlag wird das sogenannte Wahlkontor hervorgehen, in dem von Juni bis September 1965 20 junge, noch wenig bekannte deutsche Schriftsteller daran arbeiten, SPD-Politiker im Bundestagswahlkampf mit Slogans, prägnanten Repliken und Redeentwürfen zu versorgen. Für 10 Mark die Stunde. Hubert Fichte machte mit Peter Hertling, Gudrun Enslin, Friedrich Christian Delius, Hans-Christoph Buch, Nikolaus Born, Peter Schneider, Bernward Vesper und andere. Grass selbst war nicht dabei. Er hielt lediglich den direkten Draht zu Brandt. Und er will selbst reden. Für den Mann kämpfen, den er bewundert. Für seine politischen Ideen in der Gegenwart. Vor allem aber für seine Vergangenheit. Er bewundert ihn dafür, dass er den Weg gegangen ist, den er, Grass, nicht gegangen ist. In seiner Rede aus dem Juli 1965, die er Loblied auf Willy nennt, beschreibt er den politischen Weg des Kanzlerkandidaten so, wie er ihn sich vorstellt. »Ich stelle mir den 15-Jährigen so vor, zu schnell gewachsen, robust, ziemlich vergrübelt. Auf dem Pausenhof beginnt die Politik. Auf der einen Seite er alleine mit seinen frühreifen Argumenten, ihm gegenüber die Söhne der Bürger, noch zögernd, aber schon auf dem Weg in die Hitlerjugend. Einer der Söhne ihm gegenüber, das ist er selbst gewesen, damals in Danzig. Und so oft sich der späte Günter Grass selbst von seiner Schuld freisprechen wird, da er eben zu jung gewesen sei, um der Nazi-Religion, dem Ungeist jener Jahre zu widerstehen, so genau wusste er auch, und es lastete auf ihm, es hätte einen anderen Weg gegeben, auch für ihn. Diesen Weg war Herbert Frahm, wie Willy Brandt damals noch hieß, gegangen. Deshalb hat ihn Grass erwählt. Auf ihn ist er stolz, auf das Deutschland, das er repräsentiert. Mich bewegt Willy Brandts lange Reise von Lübeck über die Stationen der Emigration nach Berlin, weil sich in ihr ein Teil jener Geschichte Deutschlands widerspiegelt, auf den ich, ohne Anteil gehabt zu haben, stolz sein kann. Er wird lange für ihn kämpfen, bis er Kanzler ist und auch dann noch über Krisen hinweg an seiner Seite bleiben. Er ist das gute Deutschland, von dem der andere Lübecker, Thomas Mann, aus dem Exil gesprochen hatte, das Deutschland, das widerstand. Es ist, liest man seine Texte aus dieser Zeit, auch eine Befreiung für den Autor Günter Grass. Er hat ein Ziel, von dessen moralischer Richtigkeit er restlos überzeugt ist. Moralisch gute Zeit hatte Thomas Mann den Kampf gegen Nazi-Deutschland genannt. Nun ging es mit dem Kampf gegen die CDU und den neuen Kanzler Ludwig Erhard zwar nicht gegen Hitler, aber der Kampf gegen die Kontinuität in den Verwaltungsapparaten, in Politik und Justiz, war damals noch ein wesentlicher Kern sozialdemokratischer Politik, wie Willy Brandt sie repräsentierte. Und auch literarisch soll ihn der Erfolg dieses Mannes entlasten von der Vergangenheit. Mit den ersten drei Prosabüchern der Danziger Trilogie hat er mit ihr abgeschlossen, so denkt er. Schluss mit Danzig und der Nazizeit. In einer Wahlkampfrede fordert Grass, inspiriert durch eine USA-Reise, die Neugründung von Danzig und Breslau irgendwo in der Eifel zum Beispiel. Wie in Amerika, die alte, verlorene Heimat einfach an neuem Ort neu errichten. Pioniergeist, alte Werte, neue Orte. Was heißt das für seine Literatur? Wer war der Autor Grass? Wer will er ab jetzt sein? Jemand, der über Hundejahre berichtet hat, der der Schuld den Magen umstülpte und auf Trümmer- und Schrottplätzen nach Spuren der Scham gestochert hat. Jetzt sucht er neuen Stoff, einen, der heiter stimmt. Ich will nicht mehr sagen müssen, der sieht nur so aus, getan hat er das, vergessen hat er jenes. Vielmehr will ich von jemandem erzählen, der noch nichts getan hat. Der gerade jetzt anfängt, jung und ganz blank ist, ein bisschen töricht und verbockt, aber neugierig, was wohl kommen mag. Der Einsatz für den Politiker Willy Brandt erlöst ihn also auch, für den Moment, von der Schuld der Vergangenheit, von verborgener Schuld, von einer Schuld, die man den Menschen nicht ansieht, die Menschen, jeder Einzelne, vergessen haben. Es gilt, die Gegenwart zu beschreiben. Auch dies durchaus im Sinne der Forderungen Marcel Reich-Ranitzkys. Eingreifliteratur im Jetzt, Wirken in der Gegenwart. Das wäre ein Buch, schreibt Grass, anmutig und voller Gelächter. Und er schreibt los. Zwei Boxer im Ring, 1965 bis 1970. Das ganze Leben scheint für Günter Grass in diesem Sommer 1965 voller Gelächter zu sein. Die Familie wohnt im idyllischen Berliner Stadtviertel Friedenau in einem großen roten Backsteinhaus in der Niedstraße. Um Grass herum bildet sich eine Art Schriftstellerkolonie. Uwe Jonsson wohnt gleich um die Ecke, Hans Magnus Enzensberger, bald auch Max Frisch mit seiner Frau Marianne. Familie Grass ist inzwischen sechsköpfig. Im Sommer ist nach den Zwillingen Franz und Raul und Tochter Laura noch Bruno auf die Welt gekommen. Grass ist berühmt und erfolgreich, Geld ist genug für alles und alle da. Im Jahr zuvor war er zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten gewesen. Er war auch dort ein Star. Die Blechtrommel sei das größte literarische Ereignis aus Deutschland seit dem Zauberberg, so feiert man ihn. Auch im Sommer 65 ist er zusammen mit Anna Kurz wieder da, um sich mit dem ersten Ehrendoktortitel einer Universität auszeichnen zu lassen. Für ihn, der nicht mal Abitur hat und die Schule in Göttingen damals nach den Sätzen »Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei der Emser Depesche« für immer verlassen hatte, war das eine doppelte Genugtuung. Bei dem anderen, der gar nicht erst studieren durfte, wird es noch eine Weile dauern. Auch ihm wird der erste Ehrendoktor im Ausland verliehen, 1972 von der schwedischen Universität in Uppsala. Doch der Ruhm von Marcel Rechernitzky wächst auch schon in diesen Jahren. Seit 1963 hat er zusammen mit Hans Meyer eine regelmäßige Rundfunksendung, das Literarische Kaffeehaus, von der manche Folgen auch im Fernsehen ausgestrahlt werden. Seine Stimme, sein Temperament, seine enorme Vereinfachungs- und Zuspitzungskunst, seine Angriffs- und Streitlust sind ideal für diese Medien. Gleichzeitig ist er ein einsamer Mann. Nach wie vor hat ihn die Zeit zu keiner ihrer Redaktionskonferenzen eingeladen. Er lebt mit Tosia und Sohn Andrew immer noch in der kleinen Wohnung in einem Sozialbaubezirk Hamburgs, arbeitet unermüdlich und hat Kontakt mit der Außenwelt vor allem über das Telefon. Mit seinem damals besten Freund Walter Jens pflegt er eine so intensive Fernsprechbeziehung, dass er später in seiner Autobiografie schreiben wird, vor der Erfindung des Telefonsex hätten sie beide die Telefonfreundschaft erfunden. So war es schon etwas Besonderes, dass er und seine Frau im Sommer 1965 zur Hochzeit von Walter und Renate Höllerer eingeladen wurden. Sie gehörten eben eigentlich nicht dazu, die Reich-Ranitzkys. Das, was Hans-Werner Richter später als Reich-Ranitzkys unerklärliche Fremdheit bezeichnen wird, war die Kehrseite dessen, was beide, Marcel Reich-Ranitzky und seine Frau, nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Warschau empfanden, als er den einzigen Schuss seines Lebens in den Himmel schoss und eine Wolke über ihnen sah. Er schreibt, »Diese Wolke über uns, sie würde sich nie verziehen, sie würde bleiben, unser Leben lang.« Aber nun Hochzeit in Berlin, Hochzeit von Höllerer, des von allen geliebten Schriftstellers, Organisators, Gründers der einflussreichen Zeitschrift Akzente und des literarischen Kolloquiums. Hans-Werner Richter hatte in die von ihm bewohnte Villa in Berlin-Grunewald geladen. Und Günter Grass hatte gekocht für alle. Das war sein Geschenk an das Hochzeitspaar. Er liebte es, für viele Leute zu kochen. Und so wurden Schüsseln, Platten, Terrinen in großer Zahl aus der Niedstraße in die Villa im Grunewald transportiert. Es war ein prachtvolles Fest, eher ein Gelage mit Tanz. Die von den Nachbarn gerufenen Polizeibeamten baten Kurz, die Musik etwas leiser zu stellen und tanzten dann mit. Von Marcel Reich-Ranitzky ist nur überliefert, dass er die von Grass gekochte Mitternachtssuppe grässlich, ungenießbar, abscheulich fand. Der Kritiker war immer im Dienst. Dann kamen die Kämpfe des Wahlkampfs. Grass griff an und wurde angegriffen. Kanzler Erhard rief, »Ich muss diese Dichter nennen, was sie sind, Banausen und Nichtskönner, die über Dinge urteilen, von denen sie einfach nichts verstehen. Es gibt einen gewissen Intellektualismus, der in Idiotie umschlägt. Alles, was sie sagen, ist dummes Zeug.« Stolz verkündete er, »Für mich braucht im kommenden Wahlkampf keine Blechtrommel gerührt zu werden.« Und rief seine CDU dazu auf, Entartungserscheinungen in der modernen Kunst und Literatur entgegenzutreten. Es blieb nicht bei Worten. Wenige Tage vor der Bundestagswahl im September setzten Unbekannte die Eingangstür des Grasschen Wohnhauses in der Niedstraße in Brand. In einer Erklärung des Wahlkontors hieß es dazu: Jeder, der in diesem Land schon wieder die Position für einen Notstand, Kritik für Zersetzung und Kunst für entartet erklärt, hilft dieser Gesinnung zur Tat. Und Willy Brandt telegrafierte seinem poetischen Wahlkampfhelfer: Lieber Günter Grass, schon jetzt mein Dank für Ihren großen Einsatz. Er hat uns genützt. Ihr Bekenntnis hat darüber hinaus andere zum Engagement und zur Aktion geführt. Ich bin sicher, dass das, was Sie vor 2 Tagen erleben mussten, Sie nicht treffen konnte. Herzliche Grüße, Willy Brandt.